herzlich willkommen. Ich bin der Havi vom Antifa-AK. Und bevor wir konkret in das Thema einsteigen, will ich ein bisschen versuchen, diese Veranstaltung so ein bisschen in den größeren strategischen Rahmen einzuordnen. Und zwar ist ja der Antifa-AK organisiert im kommunistischen Bündnis namens Ums Ganze. Und das Bündnis versucht nicht sozialdemokratische Bündnispolitik zu machen, sondern noch eine bundesweit wahrnehmbare linksradikale Position zu vertreten. Und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zentralen Kategorien, in denen sich das Denken und Handeln der bürgerlichen Individuen bewegt, einer grundlegenden Kritik zu unterziehen. Und zwar führen wir dazu Kampagnen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Letztes Jahr lag der Fokus auf dem Staat. Neben vielen Veranstaltungen und Aktionen haben wir dazu auch ein Buch herausgegeben, Staat, Weltmarkt und die Herrschaft der falschen Freiheit. Darin wird der Staat als politische Form der kapitalistischen Produktionsweise analysiert und unter anderem, aber vor allem Nationalismus als zentrale Ideologie staatsbürgerlicher Kollektive. Es geht also um eine grundlegende Kritik des Staates innerhalb der globalen kapitalistischen Konkurrenz und um eine Erklärung des Zusammenhangs von Freiheit und Unmacht als grundlegenden Widerspruch der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Dieses Jahr liegt der Fokus auf Krise und Arbeit. Krise bietet sich da aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage an. Am 3. Oktober diesen Jahres finden unter dem Motto 20 Jahre grenzenlos die zentralen Feierlichkeiten der BRD statt. Die feiert da einfach sich selbst. Letztes Jahr wurde unter dem Titel schon 60 Jahre Grundgesetz, 20 Jahre sogenannte friedliche Revolution sich abgefeiert, und die BRD versucht dieses Jahr wieder in Zeiten der Krise Legitimität zu schöpfen, um ihre Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der kapitalistischen Konkurrenz zu rechtfertigen und die Deutschen ideologisch zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammenzuschweißen. Nähere Infos, also vom 1. bis 3. Oktober wird es von uns Gegenveranstaltungen und Aktionen geben. Nähere Infos dazu auf der Ums Ganze Homepage www.umsganze.de oder auf der Sonderseite http://bremen310.hopto.org. Das zweite ist, vom 3. bis 5. Dezember findet ein Ums Ganze Kongress statt unter dem Titel "So wie es ist, bleibt es nicht". Das Thema ist gemäß der Kampagne Krise und Arbeit und deren Zusammenhang zum Kapitalismus. Das findet statt in Bochum und nähere Infos folgen in nächster Zeit unter http://kongress.umsganze.de. Ja, der AK, Antifa-AK, begleitet die Ums Ganze Kampagne lokal mit einer Veranstaltungsreihe zu Krise und Nationalismus in 4 Teilen. Am Ende folgt noch Näheres zu den weiteren Veranstaltungen. Heute wollen wir uns einen Überblick verschaffen über die Krise, also was sie ist und wie der Staat darauf reagiert, und dann auch Lehren aus jetzt nunmehr 2 Jahren Weltwirtschaftskrise ziehen. Dazu haben wir Margarete Wirth eingeladen. Sie ist Professorin für Politik an der Uni Bremen, aber auch hier als Vertreterin einer marxistischen Gruppe namens Gegenstandpunkt. Mir ist im Ankündigungstext, der stammt von dir, ne? Oder? Der stammt von uns, also ja. Ist kein nicht einem persönlichen Autor zuzurechnen. Okay, mir ist da ein bisschen aufgestoßen der Satz: bei all den imperialistischen Dummheiten und Frechheiten ist es höchste Zeit, dass man sich die neue politökonomische Weltlage wissenschaftlich erklärt, damit man sich nicht für Sanierungsprogramme vereinnahmen lässt. Also ich kenne als wissenschaftliche Erklärung nur so die Rationalisierung des Alltagsverstandes, bekannt als Volks- und Betriebswirtschaftslehre. Ich erwarte aber, dass hier dann doch eine marxistische Kritik gekommen und ich kenne euch auch eigentlich als Gruppe, der es um Wissenschaftskritik geht. Aber ich übergebe dir am besten gleich das Wort und freue mich auf den Vortrag. Okay, Dankeschön. Vielleicht vorweg gleich nochmal einen Satz in eigener Sache. Die Zeitschrift Der Gegenstandpunkt hat in den letzten Heften ziemlich ausführlich sich bemüht, nicht nur die Krise zu erklären, sondern auch zu erklären, sich auseinanderzusetzen mit der Frage, was ist das eigentlich, Finanzkapital, wie funktioniert das eigentlich, warum hat diese Institution in unserer Gesellschaft so viel Macht, was ist der Inhalt dieser Macht, wie übt sie die aus. Und wenn also Leute von euch, von Ihnen nach meinen Ausführungen, die natürlich bezogen auf den Gegenstand ein bisschen knapp ausfallen müssen, noch Interesse daran hat, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen, ein bisschen genauer nachzulesen, ein bisschen genauer nachzuverfolgen, was ich versucht habe, hier anzudeuten und zu erläutern, dann kann man das dort finden. Die entsprechenden Hefte liegen da an der Seite auf dem Tisch und könnt ihr euch dann ja nach der Veranstaltung mal angucken, ob ihr daran Interesse habt. Ich kann gleich, war gar nicht so beabsichtigt, aber ich mache das trotzdem mal so. Ich fange mal gleich mit dem Punkt an, den du eben gesagt hast, mit dem, wie ist das eigentlich, wie verhält sich das eigentlich mit Theorie und Praxis in der bürgerlichen Gesellschaft. Da kann man die Berichterstattung zum Finanzkapital eigentlich sehr schön als Beispiel nehmen, weil man wird ja tagtäglich mit Nachrichten aus der Welt des Finanzkapitals und der staatlichen Krisenbewältigung überschüttet und man kriegt den Eindruck, nicht ganz verkehrt, dass alles ziemlich kompliziert und ziemlich schwer verständlich ist. Und eine Botschaft hört man da aber immer raus: Alles Mögliche klappt ganz grundsätzlich nicht mehr. Das ist schlimm. Und deswegen soll man dafür sein, dass es wieder so wird wie vorher, wie vor der Krise, dass alles so weitergeht, wie es vor der Krise war. Das ist für sich gesehen natürlich ziemlich unlogisch, weil die Gründe für die Krise werden ja in der Zeit vorbereitet worden sein, in denen noch nicht Krise war. Also ist es sehr unvernünftig, in einer Krise sich den Zustand zurückzuwünschen, in der die Krise vorbereitet wurde und alle Umstände sich versammelt haben, damit es zu ihr kam. So, erstmal so weit dazu. Das Zweite aber, man kann aus dieser schlichten Tatsache, dass man eigentlich feststellen muss, man kann das alles eigentlich gar nicht so recht beurteilen als normaler Zeitungsleser, auch schon ein Urteil darüber fällen, wie es eigentlich in der kapitalistischen Gesellschaft in dieser Frage zugeht. Offensichtlich ist es hierzulande so, dass eine entscheidende Existenzbedingung dafür, dass man hier lebt, dass man sein Geld verdient, dass man irgendwie zurechtkommt, das ist, dass das Finanzkapital funktioniert, dass es seinen Geschäften erfolgreich nachgeht. Und wenn das nicht mehr so ist, dann geht alles Mögliche kaputt, bis runter zu den Sparbüchern der kleinen Leute. Und sie selber sind völlig unzuständig dafür, erstens sich überhaupt ein Urteil darüber zu bilden, warum das so ist, und zweitens in irgendeiner Weise dagegen was zu tun. Alle, die vom Wirken des Finanzkapitals und des Kapitals überhaupt abhängig sind, anerkennen, dass das eine Sache von Experten ist und dass sie unzuständig sind. Und gerade weil sie unzuständig sind, sollen sie sich wünschen, dass irgendjemand, und es ist auch gar kein großes Geheimnis, wer das ist, nämlich die Staatsgewalt, doch jetzt was tun muss, damit man aus der Krise wieder rauskommt. Und es wird ja auch kräftig was getan. Die Staaten sind unentwegt mit Krisenbewältigung unterwegs. Und auch da kann man feststellen, dass sie sich eigentlich nicht lange mit Erklärungen aufhalten. Sie gehen praktisch vor. Sie stellen sich einfach auf den Standpunkt, die Krise muss bewältigt werden und wir müssen das Wachstum des Kapitals wieder hinkriegen, das kaputt gegangen ist. Das ist offenbar das oberste Ziel und der oberste Zweck der Politik und das ist nicht nur in der Krise so, sondern immer. Und wenn das nicht gelingt, wenn das Wachstum des Kapitals nicht gelingt, wenn das Finanzkapital zusammenbricht, dann sind alle geschädigt und dann besteht die Aufgabe der Staatsgewalt darin, diesen Zustand wieder herbeizuregieren. Also für den normalen Menschen unzuständig, unterworfen, abhängig, ohnmächtig von den Verhältnissen, wie sie ihm jetzt serviert werden, ist die Staatsgewalt, präsentiert sie sich ihm als Retter in der Not. Nur deren machtvolles Handeln kann die Rettung bringen und genau das soll man sich wünschen. Und das ist die Lehre, um mal zu der Überschrift der Veranstaltung zu kommen, das ist die Lehre, die man als normaler Mensch aus der Krise ziehen soll. Bitte, liebe Staatsgewalt, kriegt es doch hin, dass alles wieder so funktioniert wie vorher. Diese Lehre finde ich sehr verkehrt und sehr schädlich für die normale Menschheit, die in dieser Abhängigkeit steht. Und für diese Behauptung möchte ich in meinem Vortrag ein paar Argumente unterbreiten. Es fällt ein weiteres auf. Auf der einen Seite ist vollkommen klar, es muss machtvoll gehandelt werden. Daneben und gleichzeitig gibt es einen munteren Streit darüber, ob die staatlichen Maßnahmen eigentlich überhaupt was nützen, ob sie schaden, ob sie überhaupt den Zweck erreichen, den sie verfolgen. Das Ergebnis dieser Debatte ist völlig unentschieden. Die Meinungen prallen aufeinander und stehen nebeneinander im Raum. Aber von dem Ergebnis dieser Debatte wird auch im Staatshandeln überhaupt nichts abhängig gemacht. Da müssen die Maßnahmen, die sind dann alternativlos, auf jeden Fall durchgezogen werden, egal wie die theoretischen Urteile so ausfallen, die daneben in der Presse und von Experten von sich gegeben werden. Und auch daraus kann man mal einen Schluss ziehen, wie es sich eigentlich um das Verhältnis von Erklärung und Praxis im Kapitalismus verhält. Die Entscheidungen von Staat und Kapital, die das Leben der Interessen aller im Standort bestimmen, verdanken sich gar nicht theoretischen Einsichten über die ökonomischen Zusammenhänge, die im Kapitalismus gelten. Die wären ihnen übrigens auch dafür überhaupt nicht nützlich, sondern diese Entscheidungen ergeben sich aus Interessen, und zwar Interessen, die mit Gewaltmitteln ausgestattet sind und deswegen in der Lage sind, diese Interessen zur gesellschaftlichen Realität werden zu lassen. So verhält sich das hierzulande mit dem Verhältnis von Erklärung und gesellschaftlichen Handlungen. Die Handlungen, die entscheidenden Maßnahmen, sind Taten der mit Gewalt ausgestatteten Instanzen, Unternehmen und Staatsgewalten. Und die Theorie steht, das war ja eben die Anspielung meines Vorredners, rechtfertigend daneben und zerbricht sich den Kopf darüber, ob die da oben es dann auch hinkriegen, was sie sich vorgenommen haben. Und genau diese Frage will ich heute nicht stellen, ob die das hinkriegen, was sie sich vorgenommen haben, sondern ich will mich ein bisschen mit der Frage beschäftigen, was nehmen sie sich denn überhaupt vor, warum geht es denn zu, wie es zugeht und warum kommt denn der Normalbürger nicht erst in der Krise in diesem ganzen Unterfangen so vor, wie er vorkommt, nämlich als die ziemlich trostlose, abhängige Figur all der Entscheidungen, die die entscheidenden Instanzen treffen. Also von wegen Staat, Retter in der Not, der schätzt dieses Gewerbe, das sieht man übrigens an seinen ganzen Maßnahmen zur Bankenrettung, der richtet es ein, der stattet das Finanzkapital mit der Macht aus, die es hat und betreut es und will nichts mehr, als dass es funktioniert. Und diesem Interesse sollte man sich als abhängige Variable des Kapitalverhältnisses nicht anschließen. Soweit meine Vorrede zu dem, welche Lehren man nicht aus der Krise ziehen sollte und eine kleine Ankündigung dessen, was ich meine, was die Krise tatsächlich über diese Gesellschaft und diese Produktionsweise lehrt. Was hat man denn so in der letzten Zeit mitkriegen dürfen? Es hat ein Euro-Rettungsprogramm von 750 Milliarden Euro gegeben und daneben wird täglich auf die Anleihemärkte geschaut ob sie den europäischen Staaten neue Schulden abkaufen, also ob diese 750 Milliarden tatsächlich bewirken, was sie sollen. Es gibt eine neue Runde Bankenkrise in den südlichen Ländern der EU, weil die Schulden von deren Regierung als fragwürdig gelten. In Deutschland ergeht ein Beschluss zum größten Sparprogramm in der Geschichte der BRD. Und in diesem Sparprogramm, auch das ist ja kein Geheimnis, wird auffällig einseitig, so heißt jedenfalls die öffentliche Kommentierung, gespart. Die Regierung bekämpft das Misstrauen in den Euro mit dem Zusammenstreichen von Hartz IV und von anderen sozialen Maßnahmen. Das ist schon mal eine erste schöne Klarstellung über unsere Wirtschaftsordnung. Die Regierung gibt sich nämlich gar keine Mühe, sich vor dem Maßstab der vermissten sozialen Ausgewogenheit zu rechtfertigen. Sie erklärt ihre Streichaktion für alternativlos und legt Wert auf das Bild, diese Regierung ist handlungsfähig, sie schlägt konsequent zu. Sie wirbt für die Solidität des europäischen Geldes damit, dass sie den unteren Schichten Zumutungen verordnen kann und keinen ernsten Widerstand dagegen fürchten muss. Offensichtlich gibt es da einen Zusammenhang zwischen der Armut der Massen und der Vertrauenswürdigkeit der Haushaltspolitik. Und zu diesem Zusammenhang werde ich am Ende des Referats noch ein paar Worte sagen. Thema soll also heute im Wesentlichen so als durchziehender Leitfaden sein, was lernt man eigentlich aus der Krise über die Normalität des Kapitalismus? Was lernt man aus der Krise darüber, worum es eigentlich in dieser Produktionsweise geht? Wie eigentlich die Zusammenarbeit zwischen Staat auf der einen Seite und Bankwesen, Kreditsystem auf der anderen Seite in normalen Zeiten funktioniert? Und warum es denn dazu kommt, dass diese schöne Zusammenarbeit, die normalerweise der Motor des Kapitalwachstums bei uns ist, zusammenbricht, nicht mehr funktioniert. Der erste Punkt soll sein, wie war die Krisenlage im ersten Schritt, Bankenzusammenbrüche und was hat der Staat dagegen gemacht. Im zweiten Teil will ich auf die zweite Runde Krise der Staatsschuld, Krise des Euro etwas eingehen und im dritten Punkt, wie gesagt, zurückkommen auf den Sparhaushalt und die Frage, warum ist es so, warum ist Sparen im Haushalt ein von den Regierungen geschätztes Krisenbekämpfungsmittel. Ich will versuchen, in den einzelnen Teilen ein bisschen zusammenhängend zu den einzelnen Punkten was zu erläutern. Ich werde aber jeweils nach den einzelnen Teilen eine Pause machen und wenn es da schon Einwände und Fragen und Kritik oder einfach das Bedürfnis gibt, schon mal darüber zu diskutieren, was ich da erzählt habe, einfach auch nachzufragen oder was auch immer, dann soll das dann an der Stelle durchaus geschehen. Also es muss nicht unbedingt sein, dass ich hier 1,5 Stunden rede und dass es dann nicht durch Diskussion unterbrochen wird. Aber ich möchte gern am Anfang einfach mal ein Stück entwickeln, wie das eigentlich überhaupt mit dieser Krise ist, worum es da geht, damit man ein bisschen in die Diskussion dann kommt. Die Krise hat ja vor 3 Jahren erstmal ganz klein angefangen. Eine Abteilung des nationalen Hypothekenmarkts in den USA ist zusammengebrochen. Die Banken haben sich wechselseitig diese Wertpapiere, die sie da selber in die Welt gesetzt haben, nicht mehr abgekauft. Ein knappes Jahr später stand das globale Bankensystem insgesamt vor dem Zusammenbruch und nur politischer Kredit von den Staaten, machtvoll geschöpfter Kredit, hat diesen Zusammenbruch verhindern können. Und inzwischen ist jetzt nicht bloß der Bankkredit in Zweifel geraten, sondern die Kreditwürdigkeit ganzer Staaten. Griechenland als Beispiel dafür, dass das Finanzkapital offensichtlich über die Macht verfügt, ganze Staaten bankrott gehen zu lassen. Das hat es zwar in der Geschichte der Weltwirtschaft seit 1945 auch früher schon öfter gegeben, Argentinien, Mexiko, Einige erinnern sich vielleicht noch an die südostasiatische Krise, wo auch schon einige Staaten vor dem Bankrott standen. Aber bis in die Zentren des Kapitalismus hat diese Sorte Staatsbankrott bislang nicht gereicht. Das ist also tatsächlich historisch gesehen etwas Neues. Aus dieser ganzen Entwicklung kann man zwei Sachen erfahren. Nämlich über die Natur des Finanzwesens, das da zusammengebrochen ist. Die erste Sache, die man da erfährt und die da ein bisschen des Nachdenkens wert ist, ist die, womit machen eigentlich Banken ihr Geschäft, sodass es dazu kommen kann, dass dieses Geschäft irgendwann nicht mehr geht. Im Prinzip muss man sagen, weiß das natürlich jeder. Banken machen ihr Geschäft damit, dass sie Geld gegen Zins verleihen. Aber was verleihen sie da eigentlich? Und warum ist dieses Geschäft so wichtig und so bedeutsam, dass dessen Zusammenbruch zu einer Weltwirtschaftskrise führen kann? Was die Banken da verkaufen, wenn sie Geld gegen Zins zur Verfügung stellen, ist die Macht, sich alles, was es in dieser Gesellschaft als an käuflichen Dingen gibt, anzueignen. Diese Macht verkaufen sie und nehmen für den Verkauf dieser Macht einen Ertrag. Sie erwirtschaften also ihren Gewinn nicht dadurch, dass sie irgendwelche nützlichen Gegenstände herstellen, sondern schlicht darüber, dass sie anderen den Gebrauch von Geld, das sie nicht haben, zur Verfügung stehen und sagen, dafür, dass du das gebrauchen kannst, obwohl es dir gar nicht gehört, nehme ich dir ein Stück zusätzliches Geld ab. Und dass das so ein wichtiger und bedeutsamer und entscheidender Geschäftsgegenstand in dieser Gesellschaft ist, das liegt am Gebrauchswert dieses Geldes, den haben die Banken nicht erfunden, sondern ergibt sich aus dem, wofür Geld in dieser Gesellschaft wesentlich benutzt wird, nämlich als Kapital. Die Hauptgeschäftspartner der Banken sind Unternehmen, die sich Geld leihen, um Produktionsmittel und Arbeitskraft, also ein ganzes Produktionsverhältnis einzukaufen, um das Geld, was sie schon haben, das Kapital, was schon wirkt und was schon Überschüsse abwirft, zu vergrößern, ihren Vorschuss, mit dem sie arbeiten, mit dem sie wirtschaften können, zu vergrößern. Im Geld selber existiert die Verfügungsmacht über sein eigenes Mehrwerden. Wer genug Geld hat, um ein Unternehmen aufzuziehen und sich zusätzlich was dazu leihen kann, verfügt im Geld über sämtliche Produktionspotenzen, die es in dieser Gesellschaft gibt. Und weil das so ist, gibt es immerzu Bedarf nach diesem Geschäftsartikel, weil damit die Unternehmen freigesetzt sind von der Schranke dessen, was sie gerade verdient haben. Sie können nicht nur das reinvestieren, was ihnen an Rückflüssen und Überschüssen aus ihrem eigenen Geschäft zurückfließt, sondern sie können im Prinzip, wenn sie denn kreditwürdig sind, bei der Bank über jede Kapitalgröße verfügen, die sie haben wollen, um zu rationalisieren, um die Produktion auf neuesten Stand zu bringen, um ihre Konkurrenten vom Markt zu hauen. Dieser Gebrauchswert des Geldes, indem man es in ausreichender Quantität, in ausreichender Größe verfügt, das produktive Kapital zu befreien von den Schranken seines eigenen Wachstums. Das ist eigentlich das Geschäftsmittel der Bank. Und weil das ihr Geschäftsmittel ist, deswegen ist sie auch so wichtig und so bedeutsam für den Reproduktionsprozess dieser Gesellschaft. Und daran kann man eben sehen, wie verkehrt es ist, sich in der Krise einfallen zu lassen, dass es sowas gäbe wie ein böses Finanzkapital und eine gute Realwirtschaft. Die einen spekulieren nur mit Geld rum und die anderen produzieren noch nützliche Güter. Nein, das ist das Verhältnis dieser beiden Abteilungen Wirtschaft überhaupt nicht, sondern beiden geht es um dasselbe, um Geldvermehrung. Und weil es beiden um dasselbe geht, weil dort eine Interessensidentität vorliegt, indem der Geld leiht und in dem, der das Geld als Kapital benutzt. Deswegen ist das Zusammenwirken von Bankkapital und industriellem Kapital auch für beide Seiten so fruchtbar und so gewinnbringend. Das ist das Erste, was man schon mal an dieser Sachlage erkennen kann. Banken brechen zusammen und mit ihnen gleich eine ganze Wirtschaftsordnung. Ja, mit ihnen eine gesamte Wirtschaftsordnung eben deswegen, weil alle Abteilungen dieser Wirtschaft mit Kredit wirtschaften. Und das tun sie deswegen, weil je größer das Kapital, das man vorschießen kann, je mehr Kreditmacht ein Unternehmen kommandiert, desto besser steht es in der Konkurrenz da, desto größer seine Chancen unter Anwendung der Arbeit der Beschäftigten, die Konkurrenten zu überflügeln. Übrigens genau das, was die Unternehmen dann ja in der Krise auch wieder tun. Da ich komme auf diesen Punkt später nochmal zurück. Das Zweite, was man diesen Zusammenbruch entnehmen kann, ist, die Banken machen offenbar selber nicht einfach mit Geld Geschäfte, das sie haben, sondern mit Schulden, die sie bei anderen machen und mit den Schulden anderer, die sie als ihr Kapital, als ihr Vermögen besitzen. Das sieht man an der Kettenreaktion der Zusammenbrüche, die da abgelaufen ist. Wenn der geschäftliche Misserfolg einer Bank, und das heißt ja nichts anderes, als sie jetzt ist Zahlungsverpflichtungen eingegangen, die sie nicht bedienen kann. Wenn das andere Banken mit in den Abgrund reißt, dann liegt es eben darin, dass deren Vermögen in gar nichts anderem besteht, als in den Zahlungsversprechen ihrer Geschäftspartner. Wechselseitig haben sie sich und anderen Geldanlegern Schuldtitel verkauft, haben sich wechselseitig versprochen, auf diese Papiere Zinsen zu zahlen, haben damit Geld zu Kapital gemacht und irgendwann, wenn an irgendeiner Ecke Zweifel aufkommen, ob diese Zinsverpflichtungen alle tatsächlich bedienbar sind, wenn Zahlung verlangt wird statt die weitere Ausweitung von Kredit, dann stellt sich heraus, dass diese ganzen wechselseitigen Zahlungsverpflichtungen nicht bedienbar sind. Dann sind Banken pleite und wenn eine Bank pleite ist, dann ist es eben ein bisschen was anderes, als wenn ein mittelständischer Betrieb pleite ist. Dann ist eben mit der Bank alle anderen Geschäftsbeziehungen mit tangiert, deren Geldgeschäfte mit dieser Bank und über diese Bank laufen. Also, wie gesagt, nichts verkehrter, als sich in der Krise den Gegensatz von Finanzkapital und Realkapital einfallen zu lassen, als eigentlich, so konnte man es in der Zeitung lesen, wäre doch das Kreditsystem da, um die nützliche Güter- und Arbeitsplätze schaffenden Betriebe dabei zu helfen, am Markt zu bestehen. So ist das Verhältnis eben nicht. Vielmehr ist gerade die Befreiung der Unternehmen von den Schranken ihres eigenen Wachstums über den Kredit, die Art und Weise, erstens, wie beide Sphären wachsen, Wachstum produzieren, Geldvermehrung für sich veranstalten und zweitens, warum denn, wenn die eine Abteilung kracht, sie die andere in eine Wirtschaftskrise, nicht bloß in eine Finanzkrise, sondern in eine Wirtschaftskrise mit hineinreißt. Das war die Lage, das ist passiert. Und dann hat dieser Bankenzusammenbruch in einem Fall, das war dieser große Krach der Lehman Brothers, stattgefunden. Und die Staatsvertreter haben befürchtet, dass noch mehr solcher Bankenkräche folgen könnten. Und die Staaten haben beschlossen, jetzt sind sie am Zug, jetzt müssen sie die Banken retten. Und dann passierte etwas sehr Merkwürdiges, etwas auch sehr Ungewöhnliches, muss man erst mal sagen. Die Staaten haben einfach mit politischem Beschluss gigantische Geldbeträge geschöpft, und haben tatsächlich damit den laufenden Zusammenbruch des Bankensystems gestoppt. Sie haben Spareinlagen und Bankschulden garantiert. Sie haben insolventen Banken direkt Kredit gegeben. Sie haben wertlose Papiere aufgekauft. Sie haben sogar teilweise Banken verstaatlicht. Und so haben die Staaten, die Staatsgewalten, durch den von ihnen geschöpften Kredit die Banken als Zentren des Zahlungsverkehrs erhalten und als Quellen von Kredit dafür gesorgt, dass sie weiter funktionieren. Dem kann man so viel auf jeden Fall schon mal entnehmen. Die großen kapitalistischen Nationen, die ja die Heimat dieser großen Geldhäuser sind, stehen zu dem Geschäft von Banken nicht wie zu einem Privatgeschäft neben anderen, das auch mal pleite gehen kann, wenn es sich eben am Markt vertan hat, sondern Staaten beurteilen Banken als Funktionsbedingung ihrer gesamten Volkswirtschaft, und das sind sie ja auch. Sie sagen selber zu Banken, sie seien systemrelevant, und das sollte man auch mal ernst nehmen. Das heißt nämlich, wenn solche Unternehmen Versprechen auf Verwertung verkaufen und damit Zahlungsfähigkeit schaffen, wenn sie dafür sorgen, dass lauter noch nicht verdientes Geld wie wirklich vorhandene Zahlungsfähigkeit in der Gesellschaft verfügbar ist und benutzt werden kann, dann wird das von modernen Regierungen überhaupt nicht als schwindelhafte und windige Spekulation kritisiert, sondern ganz im Gegenteil, dann wird das schwer geschätzt, nämlich eben als das Mittel, die eigene Volkswirtschaft voranzubringen, die eigene Ökonomie wachsen zu lassen. Die Kreditmacht einer Nation, das ist überhaupt ihre Geldquelle, das ist der große Hebel des kapitalistischen Reichtums. Je mächtiger die nationale Kreditwirtschaft, die USA springt da ins Auge, desto mehr Reichtum, Wachstum kapitalistischen Reichtums findet auf dem Standort statt. Und auf den Punkt komme ich dann noch zu sprechen, desto mehr hat auch der Staat im Kreditsystem ein Mittel, um seine eigenen Ausgaben über Kredit in Form von Staatsschulden zu finanzieren. Diese zentrale Stellung des Bankgeschäfts im System der privaten Geldvermehrung, die ist vom Staat gewollt und die ist von ihm rechtlich ermächtigt und rechtlich eingerichtet. Und das ist auch der Grund dafür, warum ein staatlicher Hüter eines nationalen Kapitalismus auch gar nicht zulassen darf, dass Banken reihenweise kaputt gehen. Und wie man sehen konnte, er muss es auch nicht zulassen. Er kann tatsächlich, er hat tatsächlich die Macht, mit einem Federstrich selbst gigantische Kreditsummen zu mobilisieren. Insofern stellt sich einem vorurteilsfrei auf diese Sachlage blickenden Menschen, der nicht gleich fragt, sagt, oh Gott, kann das gut gehen oder darf der das oder so ähnliche Fragen. Erstmal die Frage, wieso können Staaten das überhaupt? Wieso können die sich hinstellen und einfach sagen, wir beschließen jetzt im Parlament oder auch einfach durch die Regierung, es gibt jetzt so und so viel zusätzliche Euro auf der Welt und die schöpfen wir freihändig als politische Macht. Eins kann man nicht. Ist ja, Frage. Bitte? Dort hinten ist eine Frage. Ja, bitte. Bitte? Sie meinten gerade, oder kann ich du sagen? Ja, du kannst ruhig du sagen. Okay, also du meinst gerade, dass die Staaten quasi dieses Geld sich quasi selber dazu irgendwie vermehrt haben. Also, dass dieses Geld davor gar nicht da war. Das meine ich nicht, das haben sie ja offensichtlich gemacht, das war ja vorher nicht da. Ja, genau. Das ist nur eine Verständnisfrage. Ja. Und die Frage, die sich für mich dann daraus ergibt, ist, warum tun sie das dann nicht in Nicht-Krisenzeiten? Also normalerweise wird ein Staat ja völlig, Völlig korrekte Frage. Völlig korrekte Frage. Nochmal für die Tonaufnahme. Also die Frage war, wieso nutzen die Staaten ihre Kreditmacht nicht auch in normalen Zeiten, so wie sie jetzt tun? Das ist eine völlig korrekte Frage und ich komme auf die Frage im Zuge meiner Erläuterung zurück, weil, die fällt einem an der Stelle natürlich aus gutem Grund ein. Wart mal noch einen kleinen Moment, ich komme dazu, wenn du mit der Antwort nicht zufrieden bist, kannst du da nochmal einhaken. Eins kann man übrigens dieser staatlichen Tat, dass sich da Bankiers und Politiker in einer Krisensitzung zusammenhocken oder zum Schluss beim Rettungspaket für den Kredit der von Bankrott bedrohten Euronationen waren es ja die europäischen Regierungsvertreter. Die kommen zusammen und sagen, wir machen jetzt einen Rettungsschirm von 750 Milliarden und dann gibt es plötzlich 750 Milliarden. Daran kann man so viel schon mal sehen, dass der kapitalistische Staat überhaupt nicht bloß sowas ist wie ein ideeller Gesamtkapitalist. Der setzt nicht bloß Rahmenbedingungen fürs kapitalistische Geschäft, der garantiert nicht bloß mit seiner Rechtsordnung die Funktionsweise dieses Ladens, sondern der ist tatsächlich sowas wie der Generalunternehmer des nationalen Kapitalismus, zwar selbst nicht Kapitalist, aber selbst materiell von vorn bis hinten involviert, eingebunden in die Art und Weise, wie diese Gesellschaft ökonomisch funktioniert. Das mal in einzelnen Schritten auseinandergedröselt. Der Staat hat die politische Hoheit über das Geld. Was heißt das? Das gesetzliche, deswegen heißt das Ding auch so, gesetzliche Zahlungsmittel, was in einer Gesellschaft gilt, was jeder annehmen muss als Zahlung für Dienste und Leistungen, ist ein vom Staat geschaffenes, ein vom Staat geschöpftes Geld, ist von ihm per Zwang als das allgemeine Äquivalent, als die Daseinsform des Reichtums in dieser Gesellschaft geschaffen. Seine Zettel genießen gesetzlichen Annahmezwang und sie sind damit die Daseinsweise, die Existenzweise des Reichtums, den man in dieser Gesellschaft hat, sei es als Spareinlage, sei es als Kapital, sei es als Wertpapier, was auch immer. Dass mit Geld alles käuflich ist, ist nicht einfach eine Eigenschaft dieses Zettels, sondern unterstellt eben, dass eine Gewalt dafür sorgt, dass dieser Zettel tatsächlich für alle diese Funktion erfüllt, diese Aufgabe wahrnimmt. Das ist die eine Seite. Die Macht des Geldes, von der ich am Anfang gesprochen habe, hat ihre Quelle und hat ihre Grundlage in der Staatsgewalt, erstens durch den Schutz des Eigentums und zweitens noch dadurch, komme ich zum zweiten Punkt, dass der Staat in Form der Zentralbank sich auch materiell in die Geldversorgung der Gesellschaft einklingt, erstattet die Banken, die ja mit Kreditwirtschaften, wie ich am Anfang erläutert habe, mit verliehenem Geld, mit Geld, das es noch gar nicht gibt, was sie selber erst in Form von Kredit schaffen, erstattet die Banken mit dem aus, was höflich Liquidität heißt, was aber eigentlich nichts anderes ist, als die Aussage, ja, immer dann, wenn ihr nachweisen könnt, dass ihr gute Gründe habt, richtiges, echtes Zentralbankgeld zu benötigen, kriegt ihr das auch von der Zentralbank. Und damit sind alle Kreditgeschäfte, die die Banken mit ihrem Kredit abwickeln, anerkannt und mit einer materiellen Garantie versehen. Der Staat garantiert den Banken nicht das Gelingen ihres Geschäfts, das sieht man ja an der Krise, dass er das nicht kann. Aber was er ihnen garantiert ist, dass solange ihr Geschäft gelingt, alle die Zettel, alle die Kreditformen, die sie ausgeben, Äquivalente des nationalen Geldes sind, das der Staat emittiert. Auf der Grundlage nutzt der Staat die Macht des Kredits für sich. Er finanziert nämlich selbst seinen Geldbedarf durch die Emission von Schuldtiteln. Er leiht sich Geld bei den Banken, bei den Finanzkapitalen und bei allen, die dann an diese Staatsschuldtitel weiterverkaufen. Er kopiert sozusagen die Form der Kreditschöpfung, die die Banken untereinander oder gegenüber ihren Geschäftspartnern wahrnehmen und folgt also bei der Finanzierung seines Haushalts ganz der Logik des Bankkapitals, bedient deren Gewinninteresse und verfügt über zusätzliche Haushaltsmittel, indem er sich Geld gegen Zins leiht. Und dabei, und das ist ja das Interessante an diesem Verfahren, was ja ganz nebenbei bei der Krise auch noch zur Sprache gekommen ist, können sich gerade die großen Industrienationen, die mächtigen kapitalistischen Standorte, absolut des Vertrauens der Geldanleger sicher sein. Die Banken kaufen Staaten gerne ihre Schuldtitel ab. Sie handeln sie als Geldkapital höchster Bonität. Sie halten sie als Sicherheit in ihren sogenannten Portfolios. Und dieses Vertrauen genießen die Staatsschulden in normalen Zeiten jedenfalls, weil der Staat erstens die Hoheit über das Geld hat, wie ausgeführt, und zweitens die Hoheit über einen ganzen Standort, die Hoheit zum Steuereinziehen, die Hoheit darüber, seinen Haushalt dafür zu verwenden, dass Wachstum zustande kommt. Dieser Nutzen einer großen finanzkapitalistischen Wirtschaft im eigenen Land haben dieses Instruments haben sich alle maßgeblichen Staaten in den letzten Jahrzehnten heftigst bedient. Und sie sind damit gut gefahren. Die eine Abteilung, das Finanzkapital, hat an den Staatsschulden verdient und der Staat hat seinerseits, genauso wie ein privates Unternehmen, obwohl er ja nichts investiert und bei ihm nichts zurückfließt, über zusätzliche Einnahmen verfügt, mit denen dann Wirtschaftspolitik, Haushaltspolitik gemacht wurde, Kriege finanziert werden können und so fort. Diese Freiheit, die sich gerade die großen und mächtigen, ökonomisch mächtigen Nationen verschafft haben mit ihrem Kreditwesen, mit der Art und Weise, wie sie ihr Kreditwesen gepflegt haben und wie sie es benutzt haben. Diese Freiheit haben sie benutzt. Sie haben Gebrauch gemacht von ihrer Kompetenz zur Geldschöpfung und haben, wie gesagt, mit nichts als einem Machtwort riesige Summen geschöpft, mit denen sie den Banken den Offenbarungseid erspart haben. Das geht, das haben sie praktisch vorgeführt. Und sie haben abenteuerlicherweise das ja so gemacht, dass sie zusätzliche Schuldtitel aufgelegt haben, jedenfalls soweit diese Pakete über zusätzliche Staatsverschuldung finanziert worden sind, und haben die Papiere, die sie da aufgelegt haben, glatt wieder an die verkauft, die sie gerade mit den Papieren gerettet haben. Also haben denen auf diesem Wege gleich wieder ein zusätzliches Geschäftsmittel in die Hand gegeben. Nähere mich jetzt so langsam der Beantwortung der Frage, die der junge Mann da vorne hinten aufgeworfen hat. Normal ist es natürlich alles nicht. Normal ist es nicht, aber es ist gegangen. Was es geleistet hat, ist tatsächlich, was ich am Anfang gesagt habe, das Bankenwesen ist nicht zusammengebrochen. Der Zahlungsverkehr ist weitergegangen, es hat bis auf ein paar Ausnahmen in England und USA keinen Run auf die Banken gegeben. Keine Situation, wie man sie sonst eigentlich nur aus dem Film kennt, dass die Leute sich vor der Bank versammeln und ihr Geld haben wollen und die Bank sagt, tut mir leid, ich habe es leider keins mehr. Nie gehabt, waren alles Schulden. Diese Situationen sind tatsächlich praktisch verhindert worden durch die Staatsgarantie und durch die Ausstattung der Banken mit Geldern über die Zentralbank oder über den Staatshaushalt, je nachdem, als Ersatz für den Kredit, den sie sich wechselseitig nicht mehr geben wollten oder geben konnten. Der Staat hat seinen Kredit, deswegen habe ich den politischen Kredit genannt, weil er ja nicht ökonomisch motiviert ist, seinen Grund und seinen Zweck nicht darin hat, zusätzliche Geschäfte zu finanzieren, eine tatsächliche Vermehrung von Geld zustande zu bringen, sondern tatsächlich nur den Zweck hat, kaputtgegangenen Kredit zu ersetzen. Ersatz für kaputtgegangenen Privatkredit. Das kann die staatliche Geldhoheit schon, zumindest in den großen Zentren des Kapitalismus kann sie das. Aber dafür sorgen, dass auf der Grundlage dann das Geschäft des Bankkapitals wieder geht, dafür sorgen, dass der Kredit, die Kreditvergabe sich für die Banken wieder lohnt, das kann die staatliche Maßnahme nicht. Das will sie auch gar nicht bewirken. Das soll ja das Werk des Finanzkapitals wieder sein, Geschäfte zu machen, die sich für es lohnen, die dessen privaten Reichtum vermehren. Man kann daraus übrigens auch schon mal einen kleinen Rückschluss auf die berühmten Selbstheilungskräfte des Marktes ziehen, die angeblich in unserer Gesellschaft immer so am Wirken sind. Ganz offensichtlich steht die politische Gewalt überhaupt nicht auf dem Standpunkt, von vorn bis hinten nicht auf dem Standpunkt, dass sich der Markt immer selbst heilt, sondern ist an allen Ecken und Enden dabei, dafür zu sorgen, dass immer dann, wenn der Markt nicht die Ergebnisse zustande bringt, die sie gerne hätte, er korrigiert und politisch beeinflusst und auf ihn eingewirkt werden muss. Wie gesagt, der Beweis staatlicher Macht über die Wirtschaft hat seinen Dienst getan. Die Banken haben weiter operiert und sogar die Spekulation auf Aktien und andere Papiere ist wieder in Schwung gekommen und hat einen Teil der Kursverluste der Krise wieder wettgemacht. Und auch in bestimmten Abteilungen der Volkswirtschaft, zumindest bei uns, ist wieder Kredit vergeben worden und sind Geschäfte wieder in Gang gekommen. Dieser Beweis hat aber auf der anderen Seite seinen Preis. Und der Preis wird bilanziert als ein Anwachsen der Staatsschuld, die alle sonst gültigen Regeln solider Staatsfinanzierung missachtet. Einerseits sagt alle Welt, ja, an der Rettung des Bankwesens, an der Sicherstellung, dass der Zahlungsverkehr weitergeht, dass der Kredit nicht kaputt geht und die ganze Wirtschaft zusammenbricht, da kommt die Staatsgewalt nicht dran vorbei, da muss sie ihre Geldhoheit einsetzen und muss dafür sorgen, dass überhaupt die Funktionsfähigkeit des Systems weiterläuft. Tut sie dann dieses, dann wird auf der anderen Seite gesagt, und auch das ist ja zutreffend, oh weh, das sind ja lauter zusätzliche Staatsschulden. Gibt es für die eigentlich überhaupt eine ökonomische Rechtfertigung? Die Schulden sind vom Finanzminister an die Banken verkauft worden. Die Banken haben dieses Mehr an Staatsverschuldung jetzt in ihren Büchern. Und dann kommt die Frage auf, ja, wie gut, wie tauglich sind denn jetzt eigentlich diese Staatsschulden als diese speziellen Staatsschulden als Geldkapital. Man hat also jetzt die widersprüchliche Diagnose. Bankenrettung erstens absolut notwendig, unhintergehbar. Staatskredit ist das einzige Mittel, über das diese seltsame Produktionsweise verfügt, um zu verhindern, nicht, dass das ganze System von Produktion und Konsumtion nicht kaputt geht, wenn das Kapital sich in die Krise wirtschaftet. Da kann nur noch die Gewalt helfen. Und andererseits, das Mittel, mit dem sie es tut, ist das überhaupt nützlich? Ist das nicht kontraproduktiv bezogen darauf, worum es doch in dieser Gesellschaft eigentlich geht? Nämlich, dass Kredit mehr Wachstum finanzieren soll, dass Kredit aus Geld mehr Geld machen soll und nicht einfach zusätzlich in die Welt gesetztes Geld sein soll, das kaputtgegangenen Kredit ersetzt. sogar Experten, die die Bankenrettung in der gegebenen Lage alternativlos finden, haben kritisiert, dass die Regierung damit die Spekulation der Geldhäuser belohnt und sie ermuntern würde, weiterhin unbeherrschbare Risiken einzugehen. Da muss man sagen, ja, was denn sonst? Wenn es so ist, dass das die Methode ist, das Bankgeschäft wieder in Gang zu bringen, dann macht die Bank natürlich mit dem Geld das, was sie immer macht, nämlich sie schaut zu, ob sie Anlagegelegenheiten findet, die sich mit denen was verdienen lässt. Und wenn die einzigen Anlagegelegenheiten, die die Bank findet, nun mal spekulative sind, dann wird sie zuschauen, dass sie die benutzt. Kritisiert wurde, dass der Staat sich möglichst schnell wieder aus seiner Rolle als Eigentümer und Garant des Bankgeschäfts zurückziehen sollte. Kritisiert wurde, dass er so viel zusätzliches Geld in das Bankensystem rein tut und ob nicht darüber gerade die nächste Kreditblase entstehen würde. Was ist das Problem, was die Experten dort auf ihre Weise, wie gesagt, immer unter dieser Fragestellung, klappt das, ist das nicht schädlich, nützt das was, bringt das was die da am Wickel haben? Naja, erinnern tun die Zeitungsschreiber oder Volkswirte, die solche Warnungen aussprechen, erinnern tun die daran, dass es das ja schon öfter gegeben hat, dass kapitalistische Staaten, die aus eigener Machtvollkommenheit Kredit geschöpft haben, durch den Gebrauch dieser Macht ihr Geld ruiniert haben, dass sie Hyperinflation produziert haben, dass sie darüber, dass viel zu viel Kredit unterwegs war, das Geschäft ruiniert haben, sodass am Ende eine Währungsreform stand, in der das ganze Geld der Gesellschaft aus dem Verkehr gezogen werden musste und durch ein neues vom Staat gedrucktes ersetzt werden musste. Offensichtlich ist die Sachlage so, dass der Staat Kredit schöpfen kann und das auch muss, aber dass es auch so ist, dass es von diesem nützlichen Gut zu viel geben kann. Und dann stellt sich dann ein bisschen die Frage, was ist dafür eigentlich das Maß? Denn das ist ja das, was die Experten fordern. Sie fordern sowas wie ein rechtes Maß von Kredit, eines, was wirtschaftsnützlich, wachstumsnützlich ist und eines, was nicht zu Schäden am Wachstum führt. Die Sachlage ist offensichtlich die: Erstens ist es so, ohne Kredit geht in der modernen Volkswirtschaft gar nichts. Er ist die Macht zur Mobilisierung des Kapitalvorschusses. Er ist die Art und Weise, wie diese Wirtschaft funktioniert, wie Kapital wächst, wie es sich die Produktivkraft unterordnet, wie es sich die Arbeit zum Mittel der Kapitalvermehrung macht. Genau von diesem nützlichen Gut, von diesem Reichtum, der dann in den Banken, in den Portfolios, in den Vermögen von Banken existiert, der in den Aktienunternehmen existiert, genau von diesem interessanten Gut kann es aber plötzlich zu viel geben. Also offensichtlich ist Kredit auch nicht einfach der kapitalistische Reichtum selbst, sondern eben doch bloß ein Versprechen auf zukünftiges Wachstum. Ein Kredittitel, der sagt, ich leihe dir 100 Euro und du versprichst mir, 110 zurückzugeben, hat sich in Kapital verwandelt für denjenigen, für die Bank, die diesen Leihach macht. Aber diese 10 Euro wollen ja erwirtschaftet sein. Und ob sie das tatsächlich werden, ob das tatsächlich passiert, ist ja eine Frage der Anwendung, der Verwendung dieses Geldes. Das ist eben keine Garantie, sondern jeder Kredit ist gleichzeitig eine Spekulation, eine Vorwegnahme von zukünftig zu erwirtschaftenden, von zukünftig zu produzierenden Geld, was noch gar nicht erwirtschaftet ist, aber behandelt wird, als wäre es schon da. Und die dauernde Vorwegnahme zukünftiger Zuwächse, die verlässt sich eben darauf, dass in dieser Gesellschaft eine auf diese Weise vorgestreckte Geldsumme sich schon irgendwie als Kapital bewähren wird. Und das tut sie eben manchmal und manchmal auch nicht. Und manchmal, wie man jetzt studieren kann, tut sie das eben flächendeckend nicht mehr. Also gibt es nicht bloß in der Volkswirtschaftslehre, sondern auch in der Politik sowas wie das Ideal solider Kreditvergabe. Das Ideal, die Spekulation möge doch immer aufgehen. Das Ideal, es möge doch so sein, dass jeder Kredit, jede Spekulation auf zukünftiges Wachstum, auf zukünftige Vermehrung doch identisch sein soll mit der tatsächlichen Vermehrung, die stattfindet. Und von diesem Maßstab aus wird dann die jeweils aktuelle Kreditvergabe begutachtet und kommentiert unter dem Gesichtspunkt, ist das jetzt ein nützlicher Kredit, der Wachstum fördert, oder ein schädlicher, der möglicherweise bloß die Währung inflationiert, der bloß Blasen produziert, die dann hinterher zusammenbrechen. Wie gesagt, diese Unterscheidung ist praktisch nicht zu haben, weil jeder Kredit spekulativer Vorgriff ist, weil die Frage, wird aus dem Kredit ein wirkliches Mehr, ja oder nein, vorweg eben gar nicht zu beantworten ist. Das ist ja der Witz am Kredit. Das ist ja Geld, was es noch gar nicht gibt und das als Geld verwendet wird. Und gerade weil das so ist, weil die Banken so verfahren und weil die Unternehmen so verfahren, wenn sie Kredit nehmen, ja auch gegeneinander übrigens sich mit Kredit ausstatten, um sich wechselseitig vom Markt zu hauen. Da ist auch schon eingeschlossen, dass wenn ein Kredit in VW nimmt, dazu führt, dass VW seine Autos los wird, der gleichzeitig an den Konkurrenten von VW gegebene Kredit platzt, weil die Firma pleite geht. All das ist in diesem Geschäftsgebaren eingeschlossen. Weil die Banken so vorgehen und weil sie ja auch Kredit vergeben sollen und müssen, damit dieses Geldwachstum zustande kommt. Deswegen gibt es vom Standpunkt erstens des Staates selber und zweitens derjenigen, die ihm Glück wünschen und wollen, dass ihm alles gelingt, was er macht, das Ideal, möglichst Kreditvergabe nur so und immer so, dass die Wirtschaft immer wächst und die schädlichen Wirkungen nicht eintreten. Das ist erstmal die ganz allgemeine Antwort auf die Frage, die vorhin gestellt wurde, warum macht der Staat das denn nicht immer? Das macht er deswegen nicht immer, weil er eben um die beiden Seiten, wenn man so will, des Kredits weiß, weil er ihn nutzt für die Verwendung von Geld, das noch nicht verdient ist, und gleichzeitig um die Wirkung weiß, dass ein zu viel davon, wie viel das auch immer sein mag, kann keiner sagen, vorweg, immer bloß hinterher, dann dazu führt, dass nicht Wachstum, sondern Inflation oder Krise als Ergebnis rauskommt. Ich werde auf den Punkt, wie dieses zu viel beurteilt wird und was die Kriterien für zu viel sind, nochmal zurückkommen an den Punkt, wenn es um die Frage geht, warum wird jetzt gegen die Staatsschuldtitel der europäischen Staaten spekuliert. Ich will jetzt aber erstmal an dieser Stelle Schluss machen, damit wäre ich mit meinem ersten Teil fertig. Und wie gesagt, wenn es Fragen, Einwände oder so weiter gibt. Okay, wir machen dann weiter. Und jetzt wäre die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Kritik, Stellungnahme zu dem bisherigen Teil und danach eine Pause von 10 Minuten und danach steigen wir. Also wie gesagt, es ging jetzt erstmal darum zu sagen, was lernt man aus der Krise über die Natur des finanzkapitalistischen Geschäfts, womit machen die Geschäft, was ist das Interesse der Staatsgewalt an dieser Abteilung kapitalistischer Wirtschaft, was leistet die für ihn und was ist die Art und Weise, was ist die Methode, mit der moderne kapitalistische Staaten eingreifen, die den Zusammenbruch des Kredits verhindern, wenn sich das Finanzkapital selbst und damit ihm der Rest der Wirtschaft in die Krise wirtschaftet. Der Punkt sollte jetzt eigentlich erstmal abgehandelt sein. An dem zweiten Punkt würde ich dann auf die zweite Runde Finanzkrise eingehen, die jetzige Krise der Staatsschulden in Europa und weltweit und wie kommt es dazu und was ist daran nochmal zu bemerken an der Art und Weise, wie die Zusammenarbeit zwischen Staat und Finanzkapital in normalen Zeiten funktioniert. Da war ein Wort. Ja, bitte. Also ich habe die Frage, welche Rolle bedeutet die Konkurrenz zwischen den Banken oder auch zwischen den verschiedenen Staaten oder Bündnissen, zum Beispiel die EU oder Nordamerika oder so. Und gibt es da, also was ich so sehe, die lassen ja einzelne Banken kaputt gehen und auch manche Staaten werden schlechter behandelt, zum Beispiel Argentinien oder Griechenland, und andere werden besser behandelt. Und wozu führt das? Also, ja, und welche Rolle spielt also, wenn es nach mir ginge, würde es zur Revolution führen, aber das wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Soll ich diese Frage wiederholen? Also, das sind eigentlich zwei Fragen. Die eine werde ich versuchen zu beantworten, die andere würde ich gerne auf den letzten Teil vertagen. Klar gibt es Konkurrenz zwischen den Banken. Es gibt Konkurrenz zwischen den Banken und Zusammenarbeit zwischen ihnen. Sie sind wechselseitig Geschäftspartner, sie verkaufen sich wechselseitig Wertpapiere, sorgen auf diese Weise, dass sie Wertpapiere kaufen und verkaufen, Anleihen kaufen und verkaufen, dass diese Titel Wert haben und das und Geldvermögen repräsentieren. Und natürlich konkurrieren sie auch, das heißt, sie schauen zu, in Konkurrenz zueinander, dass sie sich einen möglichst großen Teil des jeweiligen Markts für Bankgeschäfte aneignen. Mehr wüsste ich da erstmal nicht zu sagen. Und selbstverständlich gilt auch für eine Bank, dass je größer sie ist, desto mehr Kreditmacht sie verkörpert, desto vertrauenswürdiger, desto kreditwürdiger ist sie auch in den Augen aller, die ihre Geldvermögen anvertrauen wollen, die sich für eine Firma, die sich die Frage stellt, welche Bank oder welches Bankenkonsortium lasse ich meine Aktien an die Börse bringen. Je größer eine Bank ist, desto mehr Kredit macht sie bei sich versammelt, desto glaubwürdiger erscheint erstmal ihr Versprechen, wenn sie ein Versprechen auf Zinszahlung verkauft, dann ist es auf jeden Fall einlösbar und dann kann man das der problemlos abnehmen. Und diese Kreditmacht als Grundlage des Vertrauens in die Bank als funktionierenden Geldvermehrungsautomaten ist ja auch die Grundlage dafür, dass eine Bank wie Lehman Brothers zum Beispiel auf der ganzen Welt ihre Kreditpapiere vermarkten kann und jeder erstmal sagt, ja klar, wenn die das sagt, dass sie das verzinst, dann nehmen wir das ihr auf jeden Fall ab, weil dahinter steht ja eine solche Wucht an Geldvermögen, die kann ja nie und nimmer irgendwie in Frage gestellt werden. Die Frage nach der Konkurrenz der Staaten zueinander würde ich gerne auf den letzten Punkt vertagen, weil selbstverständlich ist es so, dass wenn es um die Frage geht, dazu würde ich aber gerne erstmal den zweiten Teil noch abhandeln, wenn es um die Frage geht, dass Staatskredit fragwürdig wird, dass Banken gegen die Staatsschuld von Staaten spekulieren, für jede politische Gewalt die Frage auf dem Tisch liegt, trifft es mich, trifft es meinen Kredit, schädigt es meine Geldmacht, meine Geldhoheit oder trifft es jemand anders? Aber wie gesagt, das würde ich gerne ausführen, wenn ich erstmal diesen zweiten Punkt der Krise erläutert habe. Ich hatte auch noch gefragt, wozu führt das? Also ja, wozu das führt, das ist deswegen eine verkehrte Frage, weil wozu das führt, das hängt eben davon ab, tautologischerweise, wie diejenigen, die die Macht haben und das Sagen haben, sich so oder so entscheiden. Ich halte nichts von Prognosen in dieser Frage und ich halte der Grund dafür, warum ich nichts von Prognosen halte, habe ich eigentlich in meinem Einleitungsteil gesagt. die ganze kapitalistische Produktionsweise hat ja die Verrücktheit an sich, dass sie einerseits Erfolgsmaßstäbe und Erfolgsmittel hat und gleichzeitig das ständige Urteil, ob das Ergebnis dessen, worauf wir spekulieren und was wir mit unseren Maßnahmen herbeiführen wollen, tatsächlich eintritt, wissen wir nicht. Und das ist nicht einfach ein Informationsdefizit in dem billigen Sinne, wie es vielleicht beim Naturwissenschaftler ist, der dann noch nicht weiß, wie es in 10.000 Meter Meerestiefe unter dem Boden aussieht, was man aber rauskriegen kann. Es ist kein Informationsdefizit, sondern es liegt daran, dass die Erwirtschaftung privaten Reichtums, die private Bereicherung als Konkurrenz stattfindet. Und das Resultat der Konkurrenz eben nicht ein vorhersehbares Ergebnis ist, sondern eben auch die Zufälligkeit, wer setzt sich da durch. Und da die Mittel der Durchsetzung, da habe ich ja gesagt, ein Mittel der Durchsetzung zum Beispiel bei der Konkurrenz der Unternehmen untereinander ist das Kommando über Kredit, ist die Verfügung über Kapitalgröße. Aber das macht ja gerade die Schönheit, wie Marx sagen würde, des kapitalistischen Markts aus. Ob dann, wenn VW Kredit kommandiert und Audi auch, oder beziehungsweise Audi ist ja VW, Peugeot auch, ob dann der eine oder andere im Resultat gewinnt oder verliert. Das ist ja gerade eine Konkurrenzfrage und nicht, soll ja auch gerade gar nicht geplant werden. Das hält ja diese Wirtschaft sich immer zugute, dass sie keine Planwirtschaft ist und möglichst gar nicht wissen will, was übermorgen passiert, weil das soll ja gerade das Gute am Markt sein, dass der das immer freihändig und je nach Laune entscheidet. Es ist ein komisches Bedürfnis, wenn man in, was heißt komisch, ist es eigentlich nicht, es ist verständlich, aber verkehrt, in einer Gesellschaft, die gerade von sich sagt, sie will nicht planen, sie will sich nicht auf den Standpunkt stellen, ich entscheide heute, nächstes Jahr brauchen wir so und so viele Traktoren, weil so und so viel abgeerntet werden soll, dazu brauchen wir folgende Rohstoffe, Arbeitskräfte und so weiter und so fort. Und deswegen müssen wir folgende Maßnahmen treffen, damit diese Traktoren zustande kommen. Sondern diese Entscheidung konkurrierenden Unternehmen auf dem Markt überlassen, also es der Zufälligkeit der kapitalistischen Konkurrenz überlassen, welche Waren wo zustande kommen, ob sie ein zahlungsfähiges Bedürfnis finden, sodass übrigens auch viele Bedürfnisse nicht befriedigt werden, weil sie eben nicht zahlungsfähig sind. In der Gesellschaft gibt es gleichzeitig und daneben das Bedürfnis, möglichst schon heute schon zu wissen, was aus der Konkurrenz rauskommt. Und da sage ich immer ja, entweder oder, liebe Leute. Entweder ihr wollt Konkurrenz, entweder ihr wollt, dass die ökonomischen Ergebnisse eures Handelns euch wie Sachgesetze entgegentreten, denen ihr euch unterwerfen müsst, wo ihr immer heute nicht wisst, wie morgen die Krise weitergeht. Oder ihr wollt eine Wirtschaft, in der wirklich tatsächlich vorweg entschieden wird, was wie passiert und was rauskommt. Aber man kann nicht ein Lob der Konkurrenzwirtschaft und der Marktwirtschaft singen und gleichzeitig verlangen, heute schon wissen zu wollen, was das Ergebnis der Konkurrenz ist. Also sage ich zu der Frage, wozu führt das überhaupt nichts? Weil wozu das führt, da kann man immer nur so tautologische Sachen sagen, ja, das hängt halt davon ab, ob die sogenannten Märkte den Staaten ihre Beweise ihrer Kreditwürdigkeit abnehmen. Das hängt eben davon ab, ob es den USA gelingt, andere Nationen dazu zu erpressen, ihnen mehr Waren abzukaufen. Es hängt eben davon ab, ob die Chinesen sich darauf einlassen, dass die Amis sagen, die sollen ihre Währung abwerfen. Woher soll ich denn das wissen? Ist da dann da? Ja, bitte. Vor über 20 Jahren ist die Herzverstand in Köln eingegangen. Mhm. Und aus heutiger Sicht wären da unwahrscheinlich wenige Summen als Zwischensumme, als Überbrückungsgeld nötig gewesen, dann würden sie heute noch in der Lage sein, in die neue Krise hineinzugeraten. So ist es. Aber eine sehr interessante Frage kam aus England an einen Fachmann für Banken in der Krisenzeit, ich glaube Ende der 80er. Dem wurde gesagt, was würde mit der Weltwirtschaft passieren, wenn eine Bank oder zwei Banken oder sagen wir eine Handvoll kaputt gehen, da sagt er, die Weltwirtschaft würde überhaupt nichts merken, wenn ein paar Banken kaputt gehen. Die würde weiterlaufen, als ob nichts geschehen wäre. Und das gebe ich gerne weiter, nämlich die Diskussion würde eher zum Ziel führen. Also ich meine keiner Bank nach. Ich auch nicht. Sollen wir vielleicht ein paar Fragen sammeln und danach die Antwort? Bitte, dazu kann ich keine Antwort geben. Das ist ja, ja bitte. Also vom Prinzip haben Sie recht. Nur wenn ich das richtig verstehe, ist es ja so, in Amerika sind seit Ausbruch der Krise 100 Banken kaputt gegangen. Und fehlt uns was? Nein, uns fehlt auch nichts und den Amerikanern fehlt auch nichts. Das ist aber hier bislang ja nicht gemacht worden. Hier ist ja natürlich jede Bank gerettet worden, in Anführungsstrichen. Und da vermutlich kommen wir jetzt im zweiten Teil drauf zu sprechen. Das war ja für die Fragestellung aus Sicht des Staates. Was schadet mir, wenn diese Bank kaputt geht? Und man sagt, na, soweit ich das bislang verstanden habe, ich bin noch kein Experte, dass gerade der europäische Bankenmarkt so gestrickt ist, dass man über den Staaten hinwechselt, gegenseitig dermaßen gut verschuldet hat, dass wenn hier eine Büro Real Estate kaputt geht oder hier irgendeine andere Bank kaputt geht, die wiederum Kredite an Griechenland verdient hat, Griechenland dann aber in Deutschland mit dem Geld, was wir denen geliehen haben, oder Bank denen geliehen hat, hier denen geliehen hat, hier Rüstungsgüter einkaufen, dann schadet das letztendlich auch wieder dem Staat und den Staat trifft es dann früher oder später. Ja, bitte. Sie sagten, Banken sind systemrelevant und von der Kreditwirtschaft abhängig, also durch Zinsen. Wie stehen Sie zu Nullzinsen, also dass die Zinsen gesenkt werden auf Null, damit Stabilität herrscht, also keine Inflation, keine Deflation. Und da die Zinsen sind ja meiner Meinung nach der Grund für Arm und Reich, und das ist bewiesen, also der Hauptgrund für Arm und Reich. Auf einer guten Webseite systemfehler.de kann man da nachlesen. Also wie stehen Sie zu Nullzinsen? Ja, das ist eine bisschen fiktive Frage, ne? Ein bisschen schwierig, sich zu überlegen, auf welcher Ebene man die beantworten soll. Ich sag's mal so. Ich habe versucht zu erläutern, worin im Kapitalismus der Gebrauchswert des Geldes besteht, nämlich in seiner Macht über einen Ausbeutungsprozess, der die Arbeit verwendet für die Vermehrung von Geldvermögen. Weil im Kapitalismus, im fertigen Kapitalismus, alle Momente des Produktionsprozesses käuflich sind, weil die Arbeit im modernen Kapitalismus so unter das Kapital subsumiert ist, dass Unternehmen in der technologischen Ausstattung ihrer Fabrik alle Mittel der Leistungsorganisation verfügbar haben und sich nur noch die nötigen Leute dafür zusammenkaufen müssen, damit diese Firma auch Überschüsse produziert. Deswegen ist mehr Geld, als zurückfließt, als quasi im Wachstum der Firma selber produziert wird. Deswegen ist es überhaupt ein Bedarfsartikel, weil sich mit der Überkapitalgröße, wenn alles käuflich ist am Produktionsprozess, über Kapitalgröße die Konkurrenzposition der Unternehmen entscheidet. Geld ist in dieser Hinsicht tatsächlich der Grund und die Quelle für Überschuss, weil im Geld, in der Macht des Geldes, das vergegenständlicht ist, dass man alles kaufen kann, was nötig ist, um Gewinn zu produzieren. Und weil das der Sinn und Zweck kapitalistischen Produzierens ist, aus Geld mehr Geld machen, deswegen gibt es eine eigenständige Abteilung kapitalistischen Geschäfts, die aus diesem Bedarf eine eigene Geschäftssphäre macht und darüber ihren Gewinn macht. Aber Kapital ist grundsätzlich nicht vermehrbar. Das ist alles ist finde ich. Und der Islam zum Beispiel Islam ist es verboten, Zinsen zu nehmen, weil es da im Koran so steht. Ich will jetzt nicht auf die Religion eingehen, aber wir haben auch keine Finanzkrise. ja, das Kapital nicht vermehrbar ist, ist dann erstmal kontrafaktisch. Wenn in den Büchern von VW in diesem Jahr so und so viel mehr Geldvermögen steht als letztes Jahr, hat sich das Kapital von VW halt vermehrt. Das ist ja nun, ich streite mich jetzt nicht über Fakten. Und deswegen habe ich gesagt, es ist ein bisschen schwierig, die Frage zu beantworten, weil entweder man redet darüber, was Zinsen sind. Die sind der Preis, den industrielle Kapitalisten bezahlen, um über die Produktivkräfte dieser Gesellschaft als Mittel des Kapitalwachstums zu verfügen. Und insofern ist im Kapitalismus, weiß ich gar nicht, wem man damit einen Gefallen tut, wenn man jetzt sagt, ich stelle mir jetzt einfach mal diese kapitalistische Produktion so vor, dass die Unternehmen dieses Mehr an Geld auch kriegen, ohne was dafür bezahlen zu müssen. Das wäre doch eine wunderbare Sache. Da tue ich mich echt schwer, den Nutznießer dieser Vorstellung auszumachen. Also diejenigen, die ich eigentlich gerne als Nutznießer einer Produktionsweise sehen würde, nämlich diejenigen, die in ihr arbeiten, also auch die Früchte ihrer Arbeit genießen sollten, die kann ich jedenfalls nicht als Nutznießer erkennen, wenn ich sage, es wäre doch schön, wenn man auch produzieren könnte, in der gleichen Gesellschaftsordnung, aber ohne für den Kredit noch was blechen zu müssen. Was ist der Vorteil? Wer hat da einen von? Also ich entdecke da niemanden, außer eben der eigentümlichen Kategorie, die Sie benannt haben, Stabilität, wo ich auch so ein bisschen das Problem habe, dass ich Stabilität als solches überhaupt nicht für eine erstrebenswerte Sache halte. Das ist nämlich ein sehr abstraktes Ideal des Funktionierens und ich möchte schon immer gerne wissen, was da stabil ist, bevor ich mich dafür ausspreche, dass das etwas stabil sein soll. Dass diese Gesellschaftsordnung stabil sein soll, dafür bin ich jedenfalls überhaupt nicht. Aber das dürfte aus meinen Worten schon hervorgegangen sein. Da möchte sich immer alles äußern. Möchte mir ein Auto kaufen, das 15.000 Euro kostet, oder wie auch immer die Währung dort heißt. Ich glaube, wenn man die Währung jetzt nennt, ist noch irrelevant. Und die Bank kauft dir das Auto dann quasi auf, aber du musst dann der Bank dafür 20.000 Euro zurückgeben. Das heißt, du zahlst 5.000 mehr, aber wie der Zins dort eingenommen wird, ist im islamischen Bankenwesen eine andere. Man kann übrigens erklären, ich würde es noch ergänzen, was du gesagt hast, man kann übrigens erklären, warum in diesen, ja auch beim Luther finden sich ja Ausversprüche, warum in diesen alten Gesellschaftsordnungen tatsächlich Zins und Wucher moralisch verwerflich waren, was sie ja heutzutage gar nicht mehr sind, sondern ganz im Gegenteil, die Bank gilt ja als Dienstleistungsunternehmen. Das war deswegen damals so, weil damals Zinsen tatsächlich, weil es eben keine Produktionsweise gab, die tatsächlich selber in sich den Zweck der Geldvermehrung hatte, sondern im Wesentlichen Subsistenzwirtschaft, die auch noch an der einen oder anderen Stelle Gelderträge hervorgebracht hat, Zinsen damals tatsächlich den Charakter des Abzugs vom Reichtum anderswo hatte. Wenn man das mal bei Marx nachlesen will, soll man das tun, der beschreibt das sehr anschaulich. Und er erklärt halt da an der Stelle auch, wieso das ja gerade der Witz am Kapitalismus ist, dass im Kapitalismus der Zins gerade kein Abzug von irgendwas ist, sondern wegen der Leistung des Kredits, die Entgrenzung des Kapitals von schon verdientem Geld, der Zins kein Abzug ist, sondern eine eigenständige Vermehrungsquelle, die überhaupt niemandem, übrigens außer dem kleinen Konsumenten natürlich, aber der ist ja nun nicht das wesentliche Subjekt dieses ganzen Systems, keinem was wegnimmt, sondern sich an einer Reichtumsproduktion, die auf Geldvermehrung hin organisiert ist, beteiligt. Und insofern ist das Argument mit dem Koran bezogen auf moderne kapitalistische Großmächte, mit Verlaub gesagt, ein ganz kleines bisschen kulturhistorisch borniert. Aber er steht auch in der Bibel. Ja, eben, rede ich ja, sage ich ja. Und wann ist die Bibel geschrieben? Wann ist die Bibel geschrieben? Da gab es halt keinen Kapitalismus. Und damals war, deswegen hat der Jesus die Geldhändler ja aus dem Tempel geschmissen. Damals war tatsächlich Geld kassieren ein Abzug von anderen Einkommen. Ist es heute eben nicht. Das ist heute ein nützlicher Dienst, an dem verrückten Zweck, um den es hierzulande geht, im Ausgeld mehr Geld machen und je mehr, desto besser. Und die lebendige Arbeit als Quelle dafür zu vernutzen. Ich würde sagen, machen wir mal weiter mit dem zweiten Teil und später ist ja dann nochmal Gelegenheit zur Diskussion. Aber wie gesagt, ich kann das nur allen, die an sowas interessiert ist, empfehlen. Ich glaube, das ist, kann man nicht genau mal sagen, ich glaube, das ist das 36. Kapitel im dritten Band vom Kapital. Da macht der Marx Ausführungen zu Historisches, zum Wucherkapital und da steht das alles drin, was ich jetzt eben erzählt habe. Man soll ja immer seine Quellen angeben. Zweite Runde Krise, Krise der Staatsschuld. Also der Ausgangspunkt, habe ich gesagt, ist, die Staaten können die Banken mit politischem Kredit aus der Zahlungsunfähigkeit herauskaufen. Sie können die mit Geld versorgen, dafür sorgen, dass halbwegs der Zahlungsverkehr zwischen den Banken und zwischen den Banken und ihrer Kundschaft wieder funktioniert. Aber sie sorgen mit dieser Maßnahme weder dafür, dass sich das Bankgeschäft insgesamt wieder lohnt, noch sorgen sie dafür, dass die Kreditvergabe an den Rest der Wirtschaft wieder in Gang kommt. Das soll und ist und soll ja auch sein eine Leistung des Finanzkapitals selber. Es soll wieder Kredit vergeben, da will sich der Staat gar nicht an die Stelle des Finanzkapitals setzen, sondern er will die in die Lage versetzen, ihr Geschäft wieder in Gang zu bringen. So, passiert ist aber nicht das oder das nur teilweise, sondern passiert ist wesentlich was anderes, nämlich die Finanzkrise ist in eine zweite Runde gegangen und diese zweite Runde hat ihren Ausgangspunkt genommen in der Spekulation gegen die Staatsschuldtitel Griechenlands. Also die Finanzkapitalisten, die unter die Banken haben, die Staatsschuldtitel ins Visier genommen und haben gesagt, sind die überhaupt noch eine vertrauenswürdige Kapitalanlage? Erinnerung an ein Argument, was ich im ersten Teil schon mal gebracht habe. Bis noch vor kurzem, galten Staatsschuldtitel als gute Geldanlage und sichere Bank. Da gab es das praktizierte Urteil jetzt nicht im Sinne der theoretischen Befassung, sondern Urteil im Sinne des praktischen Verhaltens. Da gab es das praktizierte Urteil, die Macht, die ein Staat, die Staaten über ihren Standort, über Steuerquellen und Wachstumsquellen haben, verleiht ihm Bonität und sorgt dafür, ist die Grundlage dafür, dass deren Schulden Kapitalqualität haben als Anlageform, als Vermögensform besessen und gehandelt werden. Jetzt kommt genau in diese Gleichung Zweifel auf. Diese Zweifel haben sich zum Beispiel darin geäußert, dass plötzlich von einigen Staaten höhere Zinsen verlangt worden sind, wenn sie solche Papiere aufgelegt haben. Das hat natürlich erst recht dazu geführt, dass Zweifel aufgekommen sind darin, ob die Staaten, die jetzt diese hohen Zinsen bezahlen müssen, das überhaupt können, ob ihre Schuld bedienbar werden. Bei Griechenland gab es kurzzeitig die Situation, dass überhaupt die Frage auf dem Tisch lag, ob sie überhaupt noch ihre Titel auf den Markt unterbringen könnten, sodass sie hätten anfangen müssen, tatsächlich die fälligen Zinsen aus ihrem Haushalt zu bezahlen und nicht aus Neuverschuldung, wie das sonst üblich ist. Also es wurde tatsächlich Tilgung verlangt und die ist nicht vorgesehen. Die könnte im Übrigen kein staatlicher Schuldner leisten. Es war also nahe dran, dass tatsächlich ganze Staaten bankrott, manche haben es ja auch getan, ganze Staaten bankrott erklären mussten, in dem Sinne, sie sind nicht mehr in der Lage, die aufgelaufenen Staatsschulden zu bedienen. Sie sind zahlungsunfähig. Das Finanzkapital hat also offensichtlich die Macht, ganze Staaten ökonomisch zu entmachten, ihnen ihre wesentliche Geldquelle zu bestreiten. Und es war ja auch so, dass dann eine Bankenschelte losgegangen ist seitens Politikern und seitens der Medien. Es gab Positionen, die den Banken verbieten wollten, diese Sorte Spekulation zu machen. Sie haben die kritische Beurteilung staatlicher Schulden wurde als Undankbarkeit angeprangert, als Ungehörigkeit, so nach dem Motto, das ist ja eine Gemeinheit, erst retten wir euch mit ganz viel Kredit und dann spekuliert ihr noch gegen eure Wohltäter. Jetzt ist die Ökonomie ja keine moralische Frage und keine Frage der Gerechtigkeit. Und insofern sind solche Urteile an der Stelle völlig falsch, fehl am Platz. Sie gehen auch völlig an der Sache vorbei. Weil diese Kritiker vergessen mal kurz, was sie ansonsten wissen, dass Staaten ja genau das wollen, wenn sie Staatsschuldtitel auflegen. Es soll sich ja lohnen, für die Banken die Staatsschulden als Kapitalanlage zu besitzen. Nur dann, wenn die Interesse am Staatskredit haben, verfügt der Staat in dieser Weise über zusätzliches Geld, über das hinaus, was er an Steuern einnimmt. Hat er finanzpolitische Handlungsfreiheit? Ist er nicht beschränkt durch die Summe Geld, die ihm die Steuern zu jedem jeweiligen Zeitpunkt gerade abwerfen? Das Finanzkapital verleiht dem Staat seine Kreditmacht, indem es ihm seine Schuldtitel abkauft, und zwar auf wachsender Stufenleiter. Und genau das soll ja wieder in Kraft gesetzt werden. Und diesen Maßstab, dieses Interesse ist ja keineswegs darüber außer Kraft gesetzt worden, dass die Staaten kurzzeitig mal Kredit für einen ganz anderen Zweck aufgelegt haben. Und außerdem muss man ja auch noch sagen, der Staat hat die Banken ja vor dem Kollaps bewahrt, damit sie den Kapitalmarkt wieder funktionsfähig machen, also nach ihrem spekulativen Ermessen Schuldpapiere kaufen und verkaufen. Und insofern ist es ja auch nur recht und billig, wenn Sie genau dieses Kriterium jetzt auf die Staatsschuldtitel auch anwenden und sagen, ob das jetzt eine brauchbare Kapitalanlage ist, wo es so viele davon gibt. De facto haben ja die Banken gar nichts anderes gemacht, als was sie immer machen. Sie haben diese Staatsschuldtitel unter dem Gesichtspunkt betrachtet, was sie für sie als Kapital taugen. Und das heißt nichts anderes als, wie sicher, wie verlässlich ist die Tilgung und Bedienung dieses Wertpapiers. Und sie haben damit das Kriterium in Erinnerung gebracht, nach dem Staatsschulden als finanzkapitalistisches Vermögen gelten. Nämlich genau nach diesem Kriterium, wie weit, in welchem Ausmaß traut die Finanzwelt einem Staat zu, dauerhaft seine Schulden zu bedienen. Die Gleichsetzung, der Staat leiht sich beim Finanzkapital Geld und dann hat er welches und die Schulden, die er beim Finanzkapital macht, sind gutes Geld für ihn. Diese Gleichsetzung braucht eben die Bestätigung durch die private Geschäftswelt, braucht, dass diese Schulden auch als Kapital wirken. Und das tun sie ja zunächst mal genau dadurch, dass sie verkauft werden, dass die Banken sie ankaufen und ihnen damit den Charakter von Kapital bei sich verleihen. Das tun sie aber weiterhin darüber, dass die Zahlungsfähigkeit, die der Staat sich damit an Land zieht, auch tatsächlich dafür sorgt, dass ein Wachstum auf dem Territorium zustande kommt. das Geld, was der Staat sich leiht, soll und muss selber so eingesetzt werden, dass es Kapitalwachstum fördert. Und in dem Maße, wie es das tut, hat der Staat wachsende Steuereinnahmen und ist wachsend in der Lage, auch seine Schulden zu bedienen. Das ist die Logik der staatlichen Verschuldung und die Logik, nach der Finanzunternehmen Staatsverschuldung beurteilen. Trauen wir ihm das zu? Nehmen wir dem Staat das ab? Sehen wir das der Politik und den Ergebnissen staatlicher Politik an, dass die tatsächlich Wachstum herbeiregieren, dass da entsprechende zusätzliche Steuereinnahmen zustande kommen, dass da eine verlässliche Grundlage für immer weitergehende Verschuldung zustande kommt. In gewisser Weise muss man sagen, prüft und bewertet das Finanzkapital ständig die ökonomische Potenz der Staaten. Sie begutachten immer schon die Frage, wie steht es denn in diesem Land mit den Geldquellen? Wie geht der Staat mit seinen Geldquellen um? Wie organisiert er seinen Haushalt? Wofür gibt er Geld aus? Wofür verschuldet er sich? Was gibt die Gesellschaft in diesem Land als Finanzquelle her? Und diese spekulative Begutachtung entscheidet dann zum Beispiel auch darüber, wie viel Zinsen ein Staat vergleichsweise bezahlen muss, wie teuer es ihm kommt, die Zinslast zu bedienen, die ihn seine Verschuldung kostet. Beide, Finanzkapital und Staat, verlassen sich darauf, dass das Leben der ganzen Gesellschaft eben als Profitmaschine funktioniert. Und sie verlassen sich in gewisser Weise auch darauf, dass der Staatshaushalt wie so etwas Ähnliches wie ein kapitalistischer Betrieb funktioniert. Es ist zwar keiner, der Staat legt kein Geld an, damit was zurückfließt, aber beurteilt vom Standpunkt des Finanzkapitals wird er genau so. Seine Ausgaben sollen so wirken, als wären sie so etwas wie ein Kapitalvorschuss, als wären sie sowas wie ein Wachstumsmotor, der bewirkt, dass im Land mehr Gelderträge zustande kommen, an denen der Staat sich dann wieder bedienen kann. Das ist die zweite Grundlage der Staatsverschuldung. Die erste, habe ich vorhin gesagt, ist die politische Hoheit des Staates über sein Geld, die Tatsache, dass er selber der Garant des Geldes ist. Die zweite ist die Profitproduktion auf dem eigenen Standort, das Gelingen des Geschäfts des Kapitals, die profitable Benutzung der Arbeitskraft als Mittel der Kapitalvermehrung. Das ist die Quelle der ökonomischen Macht der Nation. Und weil sie das ist, richtet er seinen Haushalt auch möglichst so ein, dass möglichst viele seiner Ausgaben solche Wachstumswirkung hervorbringt und die Ausgaben, die bloß konsumtiv verschleudert werden, zum Beispiel zum Ernähren armer Leute, möglichst beschränkt gehalten werden. Das ist eine Unterscheidung am Haushalt, die kommt nicht erst in der Krise auf, sondern die ist immer gültig, und zwar aus genau dem Grund, den ich eben erläutert habe. Gerade in Deutschland, dafür hat sich ja die deutsche Politik auch immer sehr gelobt, insbesondere seit der Auflage der Agenda 2010, hat diese Gleichung immer wunderbar funktioniert. Dass diese Rechnung ist aufgegangen. Übrigens wurde noch anlässlich der Finanzkrise Griechenlands da selbstzufrieden darauf hingewiesen, ja, bei uns ist alles richtig gemacht worden, Lohnzurückhaltung, Preisstabilität, alles hat dazu beigetragen, Deutschland zum Exportweltmeister zu machen, möglichst viel Wachstum des Kapitals auf dem deutschen Standort, das stärkt die Kreditmacht der Nation, schwächt natürlich logischerweise auch die Kreditmacht der anderen, mit denen man dann konkurriert, aber das will man dann natürlich so nicht gesagt haben, sondern dass dann haben die Fehler gemacht, wenn sie nicht genauso erfolgreich sind wie wir, vor allen Dingen ihren Rentnern viel zu viel bezahlt, die viel zu billig, viel zu früh in Rente geschickt und Ähnliches mehr. wie gesagt, gerade in Deutschland ist sich jahrzehntelang darauf verlassen worden, dass diese Rechnung aufgeht, dass beide Seiten, der Staat mit seiner Kreditaufnahme und seinem Haushalt und das Finanzkapital mit immer neuen Staatsschulden als Bereicherungsmittel, dass diese Zusammenarbeit prima klappt. Und diese Selbstverständlichkeit, die ist der eigentliche Witz in dieser zweiten Runde der Finanzkrise, diese Selbstverständlichkeit ist verloren gegangen. Jetzt ist es plötzlich so, dass europäische Schulden nicht mehr automatisch und unbedingt als gute Anlage gelten, sondern sie müssen sich wie private Schulden rechtfertigen. Die Staaten müssen den Beweis antreten, dass sie tatsächlich in der Lage sind, diese Schulden verlässlich zu bedienen. Es ist also tatsächlich so, dass die Bankenrettungsaktion der Auslöser für diese verschärfte Prüfung ist. Denn genau dieses Kriterium ökonomisch nützlicher Staatsverschuldung haben die Staaten mit der Bankenrettung ja außer Kraft gesetzt. Da haben sie ja ausdrücklich selber gesagt, jetzt können wir uns nicht mehr an die Kriterien halten der Staatsverschuldung, fördern die Wachstum, nützen die dem Standort, wächst da Kapital dadurch. Das können wir uns ausdrücklich nicht mehr an dieses Kriterium halten, sondern müssen in ganz neuem Ausmaß und unter ganz neuen Auspizien Kredit schöpfen, das nicht dem Wachstum dient, sondern überhaupt dafür sorgt, dass das ganze System nicht zusammenbricht. Sie selber haben Ihre politische Kreditschöpfung von der ökonomischen Bewährung dieser Schulden als Kapital getrennt. Und genau diese Trennung wird Ihnen jetzt vom Finanzkapital vorgerechnet. Es wird Ihnen vorgerechnet, dass Sie sich für Ausgaben verschuldet haben, die eben gar nicht wachstumsförderlich sind, sondern bloß den Haushalt aufblähen, ohne zusätzliche Gelderträge im Land erwirtschaften zu helfen. Das ist das Problem, vor dem die Staaten jetzt stehen. Diese Prüfung wird ernsthaft angestellt. Und das ist eigentlich die Lage, die Sie jetzt neu zu bewältigen haben. Nicht nur die negative Beantwortung dieser Frage ist das Problem im Fall Griechenlands, sondern dass diese Frage überhaupt und im Prinzip an alle Staaten gestellt wird, wenn auch in unterschiedlichem Maß. Das geht ja ungefähr so. Erst wird gesagt, ja gut, Griechenland hat schlecht gewirtschaftet, das kann seine Schulden nicht mehr begleichen. Da war die Antwort noch einfach, woran liegt das? Ja, sieht ja jeder, Importüberschuss, übermäßige Verschuldung, schlechte Haushaltspolitik, viel zu viel Geld an arme Leute weggegeben, viel zu hohes Lohnniveau, kein Wunder, dass die jetzt ihre Schulden nicht bedienen können. Das war der erste Schritt. Diese Erklärung wurde aber relativ schnell praktisch dadurch dementiert, dass sogleich dem einen oder anderen Fachmann eingefallen ist, dass ja auch Deutschland und überhaupt kein Staat seine Schulden tatsächlich bedienen und begleichen könnte, wenn er es müsste. Und andere stellen fest, was ja auch stimmt, dass natürlich auch Griechenland seine Zinsen weiter bedienen könnte, wenn die Märkte es ihnen erlauben würden, sie durch weitere Schulden zu bezahlen, wie es ja bislang üblich war. Und an diesem ganzen Hin und Her sieht man, dass der Unterschied zwischen den soliden, finanzkräftigen Großmächten und den Pleitestaaten so groß gar nicht ist, dass die Unverhältnismäßigkeit, in Anführungsstrichen, der Verschuldung zu dem, was an Erträgen in der Wirtschaft zustande kommt, überall vorliegt. Sie alle stehen deswegen auf dem Prüfstand und sind der skeptischen Frage der Märkte ausgesetzt, wie es bei ihnen um die Perspektiven des Wachstums aussieht. Das ist die Lage, und in dieser Lage sehen sich die Staaten genötigt, beauftragt, eben genau diesen Beweis anzutreten, also vorzuführen, dass sie mit ihrer Wirtschafts- und Haushalts- und Schuldenpolitik den Vertrauensbeweis gegenüber den Finanzmärkten führen können. Und das ist nicht wie man es in manchen Gazetten lesen kann, ein Einknicken der Staaten vor der Macht des Finanzkapitals. Das ist eine völlig falsche Vorstellung, dass die sich sozusagen jetzt deren Kriterien unterwerfen würden. Erstens muss man sagen, deren Kriterien haben sie sich immer schon unterworfen. Und gerade darüber, dass sie sich ihnen unterworfen haben, dass sie sich angepasst haben mit ihrer Finanzierung an die Logik finanzkapitalistischen Wirtschaftens, die für sich benutzt haben, haben sie ja gerade die Kreditmacht erwirtschaftet, die ein Land wie Deutschland oder ein Land wie die USA haben. Solange alles gut ging, fand man das prima und großartig und ein Beweis gelungener Wirtschaftspolitik. Ich kann mich noch erinnern, wie ein früherer Finanzminister die Deutschland dafür lobte, dass es ein Gesetz erlassen hat zum Attraktivmachen des deutschen Finanzmarkts, wo man also mit gesetzlichen Maßnahmen noch zusätzlich dazu beigetragen hat, dass möglichst viel Spekulanten, würde man heutzutage sagen, damals hat man gesagt, ehrenwerte Finanzhäuser, ist aber sowieso dasselbe, nach Deutschland kommen, hier ihr Geschäft machen, mit ihrer Kreditmacht beitragen zu den Finanzen, auf die der Staat dann auch mit seiner Kredit, auf den Markt, auf den der Staat mit seiner Kreditaufnahme dann zugreifen kann. Es geht um ganz was anderes. Es geht gar nicht darum, dass jetzt hier der Staat das Finanzkapital kommandiert oder vor ihm einknickt, sondern die Staaten kämpfen darum, die Grundlagen der guten Zusammenarbeit wiederherzustellen, auf die sie sich bislang verlassen haben und die ihre ganze ökonomische Basis ausmacht. Auf dem Gelingen dieses Geschäft beruht eben das ganze staatliche Leben. Und das sieht man übrigens gerade an den Staaten, die jetzt bankrott gehen. Ein Staat, der zahlungsunfähig wird, dem wird tatsächlich, wenn man so will, die ökonomische Grundlage unter den Füßen weggezogen. Der wird tatsächlich handlungsunfähig gemacht, verliert ein Stück seiner politischen und ökonomischen Souveränität, weil ihm die Mittel ausgehen, seinen Laden nach eigenen Vorstellungen zu bewirtschaften. Ich komme jetzt zu der Frage zurück, die vorhin aufgeworfen wurde, nämlich wie sieht es eigentlich mit der Konkurrenz der Nationen aus. Weil eins fällt ja auf, wenn man sich anschaut, was die Staaten machen, um das Vertrauen der Märkte wieder zu gewinnen, was tun die da, was für Maßnahmen ergreifen sie, dann stellt man fest, das gibt ein kräftiges Hauen und Stechen. Das geht keineswegs so zu, auch in Europa nicht, dass die europäischen Staaten sich jetzt zusammensetzen und sagen, oh weia, wir haben uns alle gemeinsam in die Krise gewirtschaftet, alle haben ein Problem mit ihren Staatsfinanzen, jetzt machen wir doch mal einen gemeinsamen Beschluss und sorgen dafür, dass es mit dem Kredit in Europa wieder funktioniert. Sondern kaum war dieses Thema auf dem Tisch, wurde das von allen Beteiligten als Situation genommen, in der jetzt eindeutig geklärt werden musste und geklärt worden ist, wer ist derjenige, der diese Krise auszubaden hat und wer ist derjenige, der in dieser Krise das Sagen hat, der darüber entscheidet, wie es um die Kreditwürdigkeit anderer Nationen aussieht, der darüber entscheidet, wie ein solches Kredit- und Rettungspaket aussieht, woher die Mittel kommen und wie sie verteilt werden. Die Auseinandersortierung Europas in Staaten, die es moralisch ausgedrückt verdient haben, pleite zu gehen, weil sie schlecht gewirtschaftet haben und die es verdient haben, die Aufsicht zu führen, weil sie gut gewirtschaftet haben. Gerade diese Auseinandersortierung kennzeichnet die Art und Weise der Krisenbewältigung in Europa. Und das ist im Übrigen auch gar kein Wunder, weil auch der Euro hat ja nicht den Nationalstandpunkt in der Frage der ökonomischen Macht in Europa außer Kraft gesetzt. Das ganze europäische Projekt ist ja nichts anderes von Deutschland und Frankreich aus gesehen als die Installierung einer Währungsunion, die sie für ihre Expansion und für das Wachstum deutscher und französischer Kapitalerträge und deutscher und französischer Kreditmacht dienen soll. Und insofern ist es auch nach der Seite hin auch nicht besonders erstaunlich, dass ihnen in der Krise auch nichts anderes einfällt, als zu sagen, wir müssen unseren Kredit, den guten deutschen Euro-Kredit, vor den schlechten Schulden Griechenlands retten. Und wie machen wir das? Indem wir möglichst zuschauen, den Griechen die Krisenlasten aufzuhalten und halsen und selbst das Kommando über die Krisenbewältigung in Europa uns zu sichern. Hast du was Fragen? Ja, richtig. Du meinst gerade aus deutscher und französischer Sicht, aber haben sich auch andere europäische Staaten in einem Interesse an einer Textgemeinschaft wie der EU, die sich gegen andere Imperien, wie zum Beispiel die USA oder China, durchsetzen? Also, so wie du es gerade formuliert hast, klingt das so, als hätte gerade nur Frankreich und Deutschland das am Funktionieren der europäischen Wirtschaft. Ich habe nicht darüber geredet, warum, aus welchen Gründen Griechenland und Spanien zum Beispiel der EU beigetreten sind. Und ich habe erst mal gesagt, der Ausgangspunkt des ganzen Euro-Projekts war nicht das Interesse von Griechenland und Spanien, sondern war das Interesse von Staaten, deren Kapital tatsächlich die Märkte Europas im Wesentlichen bedient und beherrscht, diese Märkte auch tatsächlich für sich auszunutzen. Und das ungehindert durch Wechselkursschwankungen und Schwierigkeiten, die darüber auftreten, dass man da ständig Konkurrenzverhältnisse in Währungsdingen hatte, einzurichten. Ich hab nicht darüber geredet, warum die anderen beigetreten sind, sondern ich habe erst mal gesagt, es war ein deutsch-französisches Projekt. Die anderen werden schon ihre Gründe gehabt haben, da mitzumachen und zu sagen, sie haben auch ein Interesse am Euro. Aber das ändert ja nichts daran, wenn man darüber redet, wer ist eigentlich der Initiator und aus welchem Grund. Dazu wollte ich was sagen. Ich wollte mich gar nicht so sicher, die anderen werden schon gewusst haben, warum sie mitgemacht haben. Die haben sich auch was davon versprochen. Ja, klar. Also gezwungen hat die niemand einzutreten. So war das nicht. Bitte? Ja, erstmal ganz schlicht sachlich. Ja, meine ich ja. Also die ökonomisch stärksten Staaten in der EU sind vor allem Deutschland. Ja. So. Okay. Man hat jetzt folgende einigermaßen paradoxe Lage. Wenn man sich jetzt anschaut, was eigentlich die Staaten machen, um das Vertrauen der Märkte in ihre Staatsschuldtitel wieder zu gewinnen, dann stellt man fest, die haben gar kein anderes Mittel, das zu tun, erstmal als genau das Gleiche, was sie benutzt haben, um die Bankenkrise zu überwinden. Sie haben schon wieder neue Schuldtitel aufgelegt, um die schlechten Schulden einiger Euro-Länder zu stützen, um die von den Märkten abgelehnten Papiere in Kurs zu halten, um sowas wie eine Garantie der weiteren Kreditaufnahme Griechenlands und Spaniens und Portugals abzugeben, also sicherzustellen, dass die eben nicht bankrott gehen. Also sie haben die Wirkung einer Überschuldung mit der Auflage von mehr Schulden bekämpft. Und das ist nun auch andererseits gar kein Wunder, weil ein anderes Mittel haben sie nun mal in Gottes Namen nicht. Und deswegen ist es auch gar kein Wunder, dass kaum haben sie das gemacht, schon wieder die Debatte losgegangen ist. Klappt das auch? Lässt sich der Bankrott Griechenlands durch den Kredit der mächtigen Euronationen eigentlich abwenden oder nicht? Dass solche Fragen aufkommen müssen, liegt eben an der Widersprüchlichkeit der Maßnahme selber. Denn keins der Rezepte, über die die politische Gewalt üblicherweise verfügt, ist ja in dieser Lage verlässlich erfolgversprechend. Das zeichnet die Lage ja nun gerade aus. Einerseits ist es ja so, mit den Rettungsmaßnahmen wird der Staatskredit der großen Euro-Staaten, die noch Kredit haben, weiter aufgebläht, ohne dass zusätzliche Quellen von Wachstum entstehen. Und andererseits können sie es sich wiederum gar nicht leisten, nicht die beschädigten Staaten zu retten, weil das nur zeigen würde, dass sich auch die Garanten ihre Garantie gar nicht mehr zutrauen ganz abgesehen davon, dass der Zusammenbruch ganzer Abteilungen der europäischen Ökonomie schwer zu Buche schlagen würde bei den Geschäften der Banken und der Unternehmen in den großen europäischen Nationen, die ja im Wesentlichen von den ökonomischen, von diesen Geschäften profitiert haben. Und insofern ist es kein Wunder, dass alle Welt jetzt weiß, ja, das Aufkaufen der Banken durch Staatskredit ist keine Überwindung der Krise, sondern treibt sie weiter voran. Was bei einem einzelnen Geschäftszweig anfing, was zu einer globalen Krise des Bankensektors geführt hat, hat jetzt quasi, wenn man so will, den letzten Punkt erreicht, den Kredit der politischen Garanten des Kreditsystems. Und damit ist eben die Frage, die vorhin aufgeworfen wurde, richtig auf dem Tisch. Welche politische Gewalt kann sich jetzt eigentlich solche Maßnahmen noch leisten? Welche steht in Gefahr, wenn sie solche Maßnahmen ergreift, selber pleite zu gehen? Die Nationen kämpfen gegeneinander um ihre Kreditwürdigkeit. Und so sieht die Welt in der gegenwärtigen Situation aus. Übrigens, wie sie das tun, eine Abteilung dessen, wie sie das tun, dazu habe ich einen ganz schönen Artikel, schön in Anführungsstrichen, in der Süddeutschen Zeitung gefunden, der wieder mal ein bezeichnendes Schlaglicht auf unsere schöne Wirtschaftsordnung wirft. Da freut sich ein gewisser Kaspar Busse darüber, dass die deutschen Firmen die Krise genutzt haben, um die Gewinne zu steigern, und begründet das so: Dass es wieder so gut läuft, hat mehrere Gründe. Natürlich haben besonders die deutschen Konzerne ihre Hausaufgaben gemacht. Die Strukturen wurden in der Krise renoviert, die Organisation damit schlanker und Ballast abgeworfen. Dabei hat auch das vergleichsweise gute Krisenmanagement der Bundesregierung sehr geholfen. Die Wettbewerbssituation der deutschen Wirtschaft hat sich insgesamt verbessert. So, all diese Maßnahmen fasst er jetzt so zusammen: Das hatte den Effekt, dass in Deutschland Preise und Löhne kaum gestiegen sind. Das ist zwar bitter für die Arbeitnehmer, war für den Standort aber gut. Punkt. Ja, deutlicher kann man das eigentlich nicht sagen, was nach der Seite hin der entscheidende Hebel für das sich herauswirtschaften aus der Krise ist, nämlich derselbe, der auch im Boom in Anwendung kommt: niedrige Löhne, Lohnsenkung, Senkung des Lohnniveaus, Einführung von massenhaft Zeitarbeit und Teilzeitarbeit, kann man dann in anderen Artikeln beklagend lesen, ist das Instrument, Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen und das, was es an Geschäft auf der Welt gibt, möglichst in die Bilanzen deutscher Unternehmen zu ziehen, gegen die entsprechenden Maßnahmen, die andere Nationen ergreifen. Krise ist nach der Seite hin für die Staaten die absolute Notwendigkeit der Konkurrenz, die sie sowieso immer betreiben. Wenn irgendwo noch Wachstum läuft, wenn irgendwo Märkte ausgenutzt werden müssen, dann müssen die jetzt von uns erobert werden, dann müssen die Geschäfte auf unsere Konten laufen, weil das ist die Grundlage dafür, den Märkten zu beweisen, dass bei uns Wachstum läuft und unser Geld und unsere Schulden gut sind im Unterschied und im Gegensatz zu unserer Konkurrenz. Das ist die eine Abteilung, in der Wiederherstellung der Kreditwürdigkeit, Ablieferung von Vertrauensbeweise an die Finanzmärkte stattfindet. Die zweite Abteilung ist die Haushaltspolitik. In der Haushaltspolitik, so beauftragen sich die Staaten, wollen sie dafür sorgen, dass ein gesundes Verhältnis von Staatsschuld und Wirtschaftswachstum wieder herbeikommt. Sie drehen also, wenn man so will, das Verhältnis um. Sie sagen, normalerweise ist es ja so, oder das Wirkliche, normalerweise ist falsch, das Wirkliche Der wirkliche Zusammenhang ist ja andersrum. Wenn Wachstum zustande kommt, wenn Wachstum gelingt, dann steigen die Einnahmen des Staates und dann beweist er mit diesen zusätzlichen Ausnahmen seine Kreditwürdigkeit und eröffnet sich Handlungsfreiheit in Finanzfragen. In der Krise dreht der Staat die Logik um und sagt, wir müssen, indem wir einen soliden Haushalt vorlegen, indem wir beweisen, dass wir keine unnötigen Ausgaben tätigen, beweisen, dem Finanzkapital beweisen, dass wir an solider Staat, an soliden Staatsfinanzen ein Interesse haben. Und das müssen wir gerade deswegen tun, weil wir auf der anderen Seite, unabhängig und getrennt vom Haushalt, so viel Schulden machen müssen, um Rettungsmaßnahmen für die Banken und für pleitegegangene Staaten aufrechtzuerhalten. Sie machen also sozusagen beides nebeneinander. Einerseits basteln Sie Rettungsschirme und gleichzeitig wollen Sie mit der Haushaltspolitik dafür sorgen, dass dem Finanzkapital diese Rettungsschirme nicht als Zweifelgrund an ihrer Verschuldung unterkommt. Das spielt sich natürlich in den beiden Abteilungen dieser Staaten etwas unterschiedlich ab. Bei Griechenland und Portugal ist es gar nicht mehr eine Frage der Entscheidung der nationalen Regierungen, wie dieses Sparprogramm aussieht. Denen ist nämlich in dieser Frage das Heft aus der Hand genommen. Die Garantiegeber für deren Verschuldung haben sich für zuständig erklärt, denen vorzuschreiben, was sie überhaupt noch an Geld ausgeben dürfen. Und sie beweisen quasi ihre währungspolitische Handlungsfähigkeit, indem sie in der Lage sind, indem sie zeigen, dass sie in der Lage sind, Griechenland ein Sparprogramm aufzudrücken. Das hat nun gar nichts mehr mit Wachstumsförderung zu tun. Das dezimiert noch zusätzlich die paar Einnahmequellen, die es in der Gesellschaft gibt. Aber das ist dort auch eben auch gar nicht der Zweck, sondern der Zweck ist eben der Negativbeweis. Da wird kein Geld sinnlos rausgeschmissen, sondern wirklich nur Staatsausgaben getätigt, die unbedingt nötig sind. Inzwischen gibt es auch in Deutschland staatliche Sparbeschlüsse und den Beschluss einer Schuldenbremse. Und Deutschland macht das von einem etwas anderen Ausgangspunkt her, als Griechenland das aufgezwungen wird. Bei Griechenland dient Griechenland quasi als Beispiel, als Beleg dafür, dass die entscheidenden europäischen Nationen dafür sorgen, dass in Europa nicht unnötig Kredit verpulvert wird für Sachen, die sich nicht lohnen. In Deutschland soll das Sparprogramm beweisen, dass der gute Stand, den nach wie vor bislang deutsche Staatsschuldtitel auf den Märkten haben, dass der auch berechtigt ist und dass der so bleiben soll. Vorbeugend sagt die Merkel, auch Deutschland hat über seine Verhältnisse gelebt, als hätten nicht alle Staaten immer zu über ihre Verhältnisse gelebt, und stellt das größte Sparprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik vor, anerkennt Grenzen ihres Staatskredits, damit sie ihn weiter benutzen können und nicht, weil sie tatsächlich welche ausgemacht hätte, die auf keinen Fall überschritten werden dürfen. Und deswegen müssen die Kürzungen auch solche sein, die nicht fürchterlich wachstumsschädlich sind, die also nur Abteilungen betreffen, wo das Kapital ziemlich garantiert nicht drunter leidet. Und die erhoffte Wirkung ist nebenbei auch die, dass die deutsche Entschlossenheit zur Schuldenbegrenzung Maßstäbe in Europa setzt und andere damit zwingt, genauso zu verfahren. Der Staat stellt sich also hierzulande aus eigener Machtvollkommenheit auf den Standpunkt, der Staat mit seinen Ausgaben und dem Leben des Volks, was dranhängt, ist zu teuer für die Geschäftswelt, da muss gestrichen werden. Und von diesem Standpunkt aus ist es dann auch gar nicht schwer, genau die Ausgaben zu finden, die unbedingt gestrichen werden müssen. Wer so richtig über seine Verhältnisse gelebt hat, sind gar nicht zufällig immer diejenigen am unteren Ende der sozialen Hierarchie, diejenigen, die schon immer unter den schlechtesten Verhältnissen haben leben müssen. Notwendig ist es als Beweis dafür, dass der deutsche Haushalt erstens kein Geld ausgibt, was nicht nachgewiesenermaßen wachstumsförderlich ist, und zweitens aufpasst, dass die Verschuldung nicht überbordet. Und drittens erfüllt diese Maßnahme auch noch den demonstrativen Zweck, zu zeigen, dass in Deutschland man dem Volk problemlos was wegnehmen kann, ohne dass sich irgendeiner dagegen zur Wehr setzt. Die Hoheit, die Handlungsfreiheit der Politik ist dann auch noch ein schöner Beweis dafür, wie verlässlich sie ist, wenn es um die Frage des Geldausgebens geht. Dafür kann man also oder muss man sogar als Staat in einer kapitalistischen Gesellschaft Leute verarmen, für den Beweis an die Finanzmärkte, wir sind solide Wirtschafter, wir sorgen dafür, dass alles dafür getan wird, dass die Kreditmacht des Kapitals und die Wirtschaftskraft wieder zustande kommen, und wir verschwenden kein Geld an Ausgaben, die dafür nicht unbedingt vonnöten sind. Und deswegen, und das vielleicht noch als letzte Lehre aus der Krise, ist es auch ganz falsch, sich an der Debatte zu beteiligen, ob dieser Sparhaushalt gerecht ist, ob da an der richtigen Stelle gespart wird, ob nicht auch die Reichen was bezahlen sollten und so fort. Erstens wird sowieso nichts bezahlt, sondern weggenommen. Und zweitens geht es ja auch gar nicht um Sparen in dem engeren Sinne, wie sich das der normale Mensch vorstellt. Man hat zu wenig Geld und gibt dann was nicht aus. Sondern es geht um den Beweis staatlicher Kreditwürdigkeit. Und da spart der Staat nichts, sondern rechtfertigt seine zusätzliche Schuldenaufnahme durch Kürzen an der richtigen Stelle. Gerechtigkeit ist da ein vollkommen sachfremder Gesichtspunkt, der mit den Gesichtspunkten und Gründen, warum Staaten sowas machen, gar nichts zu tun hat. Und schon gar nicht nützt es einem armen Menschen, wenn sich dann Politiker hinstellen und sagen, wir versüßen euch euren Verzicht, indem wir auch den Reichen ein bisschen was von ihrem Vermögen kürzen. Davon hat nämlich der Arme keine müde Mark oder keinen müden Euro mehr, dass auch andere was blechen. Ein letztes Fazit, zusammenfassend. Folgendes wollte ich verdeutlichen. Es ist sehr verkehrt, wenn Leute in der Krise auf die Macht des Finanzkapitals schimpfen und gegen diese Macht das tatkräftige Eingreifen der Staatsgewalt fordern. Denn gerade die Krise der Staatsverschuldung und des Euro legt ja offen, dass dieser Staat die politische Gewalt über die kapitalistische Produktionsweise, seine ganzen ökonomischen Mittel und seine ökonomische Macht aus dem Geschäft des Finanzkapitals bezieht, dass er die Banken und deren Geschäft schätzt und betreut und fördert. Und insofern ist es sehr absurd, gerade diese politische Gewalt als Hilfsmittel gegen deren Machenschaften anzurufen und zu sagen, die sollten doch besser darauf aufpassen, dass die Finanzkapitalisten alles richtig machen. Und das sieht man übrigens gerade an dem letzten Argument, was ich gesagt habe, das sieht man gerade daran, wie das Volk bei diesen Rettungsaktionen vorkommt. Soweit es in Arbeit ist, kommt es vor als Hebel, um deutsche Unternehmen dabei zu helfen, wieder die Reichtumsquellen der Welt in deutsche Kassen zu spülen und als staatliches Beweismittel dafür, dass die staatliche Haushaltspolitik alles richtig macht. Und damit ist dem Volk die Position als Manövriermasse fürs Kapitalwachstum zugewiesen, die ihm sowieso immer, aber auch und gerade in der Krise zukommt. Also nicht im Namen einer Kritik am Finanzkapital auf die Staatsgewalt als Hilfsinstrument setzen, weil die eigentlich gerade in ihrer Krisenbewältigungspolitik beweist, dass sie in dieser Funktion gar nichts taugt. Gut, ich bin jetzt durch. Dann danke ich für den Vortrag. Und jetzt gibt es dann nochmal Möglichkeiten,